Telefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. So, Tag Kinder! Tagchen! Tacho! Tacho auch! Mann. Das wird immer schwieriger mit der Jugendsprache hier. Ich weiß ja auch nicht, wie soll ich mich hier... Hätte ich mal wieder in Langfeld gefragt, wie man jetzt eine coole Begrüßung, eine jugendradio-gemäße Jungmenschenbegrüßung macht, hinter der sie macht, praktisch kein alter Sack zu vermuten wäre. Hat mal jemand einen Vorschlag, wie man sich hier total fetzig jugendgemäß begrüßen kann? Warte, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Genau, dann ruft man die Waldtelefonzentrale an. Fängt ein Telefon. Wenn er geduldet euch, gleich kommt Hilfe. Jugendgemäß, aber Tacho. 70 97 110. Tacho will mir eigentlich ganz fetzig erscheinen. Wie gefällt dir Tacho? Gut. Wie gefällt dir Tacho? Hallo Florian. Ja, oh Mann, zu spät. Hallo, wie gefällt dir... Hallo? Hallo? Hallo? Ja, hallo? Das wird hier nichts. Hallo? Hallo? Wer bist denn du? Toni. So, wie würden dir Tacho gefallen? Naja, lass es. Ich meine, so doppelt heute ich ein bisschen. Na, lass das O weg. Wieso denn? Na, Tach sagt er immer. Aber ich wollte mich immer ein bisschen zum Vorteil hin verändern. Welchen Vorteil soll es dann geben? Weiß ich jetzt auch nicht genau. Aha. Hä? Ja. Gefällt dir nicht? Naja, ist mir egal. Naja, war ja bloß mal eine Frage. Kannst du ruhig machen. Tacho, meinst du es? Ja. Ist okay? Annehmbar. Gut, aber hättest du eine total fetze jugendgemäße Begrüßung? Dass man mal, Mann, verstehst du die Kluft zwischen alten Säcken und jetzt gewissermaßen Jungvolk? Wird ja vom Äußerlichen her nicht, aber ihr wisst ja, was die inneren Werte betrifft, wird es immer mehr größer. Verstehst du? Also ich meine, die alten Säcke rennen ja auch immer noch so rum, als wenn sie Hip-Hopper im schlanken Alter von 16 Jahren wären und so, die haben alle Generationen haben dieselben Turnschuhe an, alle Generationen tragen eklige Hilfiger-Unterhosen und so. Aber man muss sich da wie erkennt man sich denn als junger Mensch untereinander? Würde mich mal interessieren. Oder wie könnte ich denn einen Zustand herstellen, dass ich für total von so einer kompletten 15-jährigen Debilität wäre? Bist du jetzt Uni? Kannst du mir nicht helfen? Da brauche ich eh mal im Leben Hilfe. Oh, naja. Mensch, Toni! Gut noch. 17, bitte kommen, ruft der ganze Kinderchor wieder nicht dabei. Habe ich dir jetzt schon mal vorgespielt? Nee, aber auch schon mal gesungen. Schon mal gesungen? Ja. Ja, das ist doch wenigstens was. Ach, ich hätte es dir so gerne vorgespielt. Toni, 17, bitte kommen. Machst du nächste Woche. Wie alt bist denn du? 15. Toni, 15, bitte kommen. Singt der ganze Kinderchor. Woran erkennst du 15-Jährige, wenn es dunkel ist? Wenn du jetzt gewissermaßen nicht Äußerlichkeiten checken kannst. Was würdest du als zentrale Kriterium der geistigen Verfasstheit heutzutagiger 15-Jähriger ausmachen? Na, die Stimme, würde ich mal sagen. Naja, nicht jetzt, nicht so die Stimme. Na, wie klingt meine Stimme? Älter. Wieso denn älter? Älter als 15. Naja, gut, da kann man davon ausgehen, dass wenn man im Radio ist, dass man älter ist als 15. Aber wieso klingen die älter? Naja. Also, sag mal, wenn ich irgendwie eine Überzeugung habe, dann, dass ich eine komplett jugendgemäße Stimme, jugendliche Stimme habe. Ja, aber ich meine so, die Tränensäcke, die fallen mir praktisch schon auf die Brust und so. Das ist irgendwie keine, oder werden nur gerade durch mein vorspringendes Kinn aufgefangen. Aber die Stimme, dachte ich immer, die Stimme ist doch, die hat einen Schmelz. Naja, und eine jugendliche Geschmeidigkeit. Ja, mag ja sein, aber es hört sich... Ja, nicht mag ja sein, also mag ja dann offensichtlich nicht sein, wenn du nicht der Meinung bist. Ja, es hört sich aber etwas... älter als jugendlich an, aber es hört sich noch jugendlicher. Hört sich nach Hilfiger Unterhosen an. Wie heißt denn der mit Vornamen, der Hilfiger eigentlich? Ich weiß das immer wieder. Tommy, genau. Eieiei. Tommy Hilfiger. Hast du Tommy Hilfiger Unterhosen? Nee. Was sind denn deine teuersten Unterhosen, die du hast? Ich hab keine Ahnung, wie teuer die sind. Wieso, weil Mutti die immer kauft? Was? Weil Mutti die immer kauft? Ja. Man kann immer jemand, warum können nicht mal qualifizierte Leute anrufen, die über sich selbst Auskunft zu geben vermögen? Die ungefähr einschätzen können, was ihre Schlippis kosten. Toni, Mensch, das muss man aber wissen. Wie groß, was ist denn deine Schuhgröße? 44. Na, siehst du. Oh Gott, ist das groß. Naja. Naja, ist natürlich. Das sind Kindersärge praktisch schon. Deine? 44 ist Kindersarg. Ja, was hast du? 43. Naja. Das ist kleiner, ist deutlich kleiner. Okay. Na. Ja. Sag mal, hast du eigentlich eine Freundin? Nee. Warum denn nicht, Toni? Weil du wahrscheinlich die, was für eine Marke, was für eine Unterhosenmarke bevorzugst du denn? Schießer? Ach. Kevin Klein allein zu Hause? Irgendein No-Name. Und No-Name? Ich weiß nicht, jetzt. No-Name? So eine Lidl-Hosen? Oder nee. so eine Lidl-Maus-Hosen so, ja? Diddl-Maus? Wie heißen denn die Mäuse? Na, Diddl-Maus. Diddl-Maus? Lidl? Ich verwechsel immer Diddl und Lidl. Nee, bei Lidl kaufst du ein und Diddl ist eine Maus. Bei Lidl kaufst du ein und Diddl ist eine Maus? Ja. Ach so, aber da gibst du auch Schlüpper, wa, von Diddl? Ach, gibst du alles davon. Vielleicht... Was gibt's denn da noch alles von? Naja. Hab ich jetzt bloß mal so dahin geraten, aber gibt Lidl Schlüpper? Wahrscheinlich. Gibt's die bei Lidl noch? Das weiß ich nie. Ach so. Wo kaufst du denn deine Schlüpper? Lidl, Extra, Spar, Aldi? Naja, ich, meine Mutter bringt die mit. Deine Mutter? Naja, hast du da erst schon gesagt. Sag mal, ist doch aber, ja, naja, ich hab es nur vermutet. Naja. Aber sag mal, das ist doch aber ein deutliches Zeichen fehlender Männlichkeit, wenn man praktisch. Wenn Mutti nur die wenn Mutti die mitbringt, dann steht da immer Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag drauf, oder? Nee. Dass man immer erinnert wird, in einem Alter, wo man schon halbwegs lesen kann, erinnert wird, dass man die wechseln soll. Mm-mm. Du wechselst die nicht? Nee, doch, aber. Ist das nicht peinlich? Echt nicht? Na, doch, mein lieber Scholli. Steht aber nicht Montag, Dienstag, Mittwoch und so. Oh. Steht immer nur Montag drauf, wa? Das heißt alle Woche mal. Ach, erzähl dir nie. Ja, wieso denn? Und dann schön mit dem Edding abkreuzen, dass man weiß, dass das wieder neuer Montag ist. Naja. Mann, mein lieber Freund. Würdest du denn jetzt praktisch gerne eine Freundin haben? Ich würde heute mal wieder eine nützliche Sendung machen wollen. Eine Sendung mit hohem Sättigungsgrad, mit hohem Gebrauchswert. Eine Sendung, die es in sich hat. Eine Sendung, an die man sich noch Jahrzehnte später erinnert. Oh. Aber da kommen wir jetzt natürlich mit Schlüppern nicht weiter. Naja. Wobei, vielleicht doch. Weil wir, welche Anforderungen hast du denn an Schlüpper? Das ist vielleicht durchaus auch praktisch, dass man mal rauskriegt, wie Schlüpper sein müssen. Naja. Hast du ja keine Anforderungen an Schlüpper? Material, Größe, Schnitt, Farbe, Tanga? Naja, Schlüpper nicht, aber Boxershorts sind schon. Ne? Schlüpper? Naja, sind auch Schlüpper. Nee. Nennen wir jetzt alle Schlüpper, was man praktisch drunter hat. Naja, okay. Schlüpper. Boxershorts? Ja. Und welche Farbe? So eine karierten etwa oder gestreiften? Ach. Oder steht da was drauf bei dir? Jetzt kick dir mal deine Schlüpper mal genau an. Jetzt beschreib die mal. Ja, ist jetzt dunkel jetzt die hier. Schwarz. Was? Schwarz. Was ist schwarz? Ist dunkel bei dir im Zimmer? Du siehst die Schlüpper nicht? Nein, die Schlüpper. Die Schlüpper sind schwarz. Und von Mark Kostner sind die, steht hier oben. Mark Kostner? Ja. Kannst du nicht mal schnell in Erfahrung bringen, was die gekostet haben? Ich kann ja mal fragen gehen. Frag mal deine Mutter, was die Schlüpper gekostet haben. Okay. Ja. Ich warte so lange. Okay. Ha ha ha, Eisbär sein. Puhuhuhuhuhuhu. Unterhosen gekostet. Unterhosen, sagt der Schlüpper. Kuttner? Ja. Also 3 Stück, 5 Euro, hat sie gesagt. Ach, aber Markenware? Mark Kostner? Ja, wahrscheinlich. 3 Stück, 5 Euro. Na, das soll ja erstmal einer unterbieten, wa? Ja. Das schafft man nicht so leicht. Mhm. Mann. 3 Schlüpper, 5 Euro. Das habe ich noch nicht geschafft. Gutes Material. Trotzdem, ich ja auch, was heißt das, gutes Material kann doch nicht sein bei 3 Schlüpper 5 Euro. Ja, doch. Wie lange trägst du die schon? Ach, keine Ahnung. Na, wie lange halten die denn bei dir? Nee, eine Weile halt. Was heißt eine Weile halten die schon? Die sitzen nicht da durch, du bist ja zur Schule, oder? Ja. Na, da werden, müssen die doch hinten fadenscheinig werden. Naja, ich hab ja genug. Wenn jetzt gewissermaßen Jungs-Podex-Haut, wenn der quasi zwischen Jungs-Podex-Haut und groben Jeansstoff, dazwischen wird da der Schlüpper komplett aufgerieben praktisch. Hm. Wie die deutsche Wehrmacht in Stalingrad. Nein. Quasi. Um jetzt mal einen etwas bemühten historischen Vergleich, dann aber eben auch zu bemühen. Mhm. Mhm. Man, sag mal. Was? Du machst dir aber keine Gedanken. Ja, ich hätte jetzt fast gedacht, dass wir dir vielleicht mal hier eine Freundin suchen in der Sendung. Wenn du willst. Nee, ich will nicht. Wenn du nicht willst. Na, aber ich habe jetzt ein bisschen den Eindruck, jetzt sind die Karten sind schlecht gemischt für dich. Wieso das? Naja, weil ich mir... Also, nachher achtet man nicht mehr drauf. Aber wenn man das Erste, was man jetzt von einem Typen ist, weiß, ist, dass er drei Schlüpper zu 5 Euro trägt, dann denkt man, warum trägt der drei Schlüpper? Aber ist natürlich auch ein bisschen, denkt, pff, naja, also quasi, jetzt mach mal 5 Euro durch 3. Naja, ich hab ja... Und ist 1,66 so. Wahrscheinlich, wa? Was? 1,67. Also eigentlich 1,66 Periode. Und Periode ist jetzt aber natürlich wieder total weiblich, trotzdem mit jetzt ein mathematischer Begriff ist. Ist dir denn der Begriff der Periode geläufig? Ja. In seinen beiden, in seiner Doppeldeutigkeit? Ja. Was meine ich denn mit Doppeldeutigkeit? Naja, dass es doppeldeutig ist. Naja, aber welche Deutigkeiten meine ich denn damit? Welche zwei Deutigkeiten meine ich denn damit? Naja, Periode ist bei den Zahlen jetzt zum Beispiel, dass darüber ein Strich ist. Ja, also ist ein mathematischer Begriff, richtig? Und aus welchem gewissermaßen Oberfeld, Mineralien, Pflanzen, Tierwelt stammt der noch? Na, aus der Frauenwelt. Aus der Frauenwelt? Krieg mal ihn an. Naja. Also, wie passt denn Bio, oder? Ja. Ja. Aber jetzt kosten deine Schlüpper praktisch 1,66 Periode. Naja, ist dann nicht schlimm. Wo man vielleicht so denken könnte, dass da jetzt Frauen auch irgendwie weich werden, oder? Ja. Ja, echt? Hast du den Verdacht, weil dein Schlüpper 1,66 Periode, dass man damit Frauen erobern könnte? Ja, ist mal was anderes. Ja, ist mal was anderes, stimmt. Ist mal was anderes, ein Typen, der 1,66 Periode Schlüpper trägt. Stimmt das überhaupt 1,66? Doch, stimmt, oder? Jetzt, ich nehme mal gleich mal mein Multifunktionshandy raus und rechne mal. Da ist, aber ich habe mir das ja zum Kopf ausgerechnet, das stimmt schon. Aber trotzdem, ich will das nochmal überprüfen. Jetzt hebe ich einfach mal ein, 1,666666, ganz viel, 666, mal 3 Schlüpper. Rechne doch 5 durch 3. Ist gleich, genau, ist 4,9 Periode. Das kann deine Mutter nicht bezahlen. Naja, aber das ist praktisch 5. 4,9 Periode, 9 ist 5. Mhm. Praktisch 5 Euro, 3 Schlüpper, 5 Euro. Wo hat die denn geholt? Fragen. Naja, frag doch mal. Ja, okay. Ist doch interessant. Also finde ich jedenfalls. Ach. Oh, Mutti sitzt dabei. Ha, ha, ha, ha. Und stickt immer fleißig Mark Kostner in die Schlüpper vom Jungen. Piu, piu, piu, piu. Blick ins deutsche Wohnzimmer. Ho, ho, ho, ho. Da lernt man ja wieder was. Kuttner? Ja. Also ich weiß nicht mehr genau, aber die glaubt bei C und A. C und A? Ja, glaubt, ich weiß auch nicht mehr genau. C und A. Ja. C und A, das waren gewissermaßen die kyrillischen Abkürzungen für, stand auf den Russen-LKWs immer drauf, Sowjetskaya Armia. Wieder was gelernt. Ja. Mein lieber Toni. Ja. Hättest du denn jetzt einen Vorschlag dafür, wie wir dieser Sendung den hohen Gebrauchswert? Hast du eine Vorstellung, was ich mit dem Begriff Gebrauchswert meine? Verleihen könnten? Hast du eine Vorstellung, was ich mit dem Begriff Gebrauchswert meine? Ja, dass man gute Tipps gibt irgendwie, oder dass man halt. Dass man richtig was lernt, dass man ja, was genau mitnimmt aus der Sendung. Aber richtig so ganz klar, in welcher Richtung das gehen soll. Hast du denn einen Vorschlag dafür, wie wir dieser Sendung einen extrem hohen Gebrauchswert verschaffen können? Ach, ne, wisst ihr jetzt noch nicht. Wisst ihr? Das darf, finde ich, nicht, das darf nicht so auf diesem ganzen Medien-Entertainment-Schwurbelscheiße sein, dass man praktisch nach 3 Stunden aus dem Koma erwacht und überhaupt gar nicht mehr weiß, was war das jetzt und warum. Ja, irgendwie war es lustig oder ging runter wie die irgendwas. Sondern dass man BOM denkt, wie wenn man jetzt quasi nach 8 Stunden aus dem Schacht hochkommt und weiß, was man getan hat. Man hat ordentlich Kohle abgebaut. Oder wie so bauarbeitermäßig. Sieht, das Haus ist wieder um 1/2 Meter gewachsen. So müssen wir an die Sendung rangehen. Ja. Ja, Toni. Naja, gut. Dann würde ich dir, sagen wir mal, erstmal danken für deinen Anruf und dir die folgende Musik schenken. Ja, danke schön. Ja? Hm. Hör schön hin. Sissy Kraner ist es. Weil ich irgendwie schon letzte Mal danach gefragt wurde, da hat sie aber noch gesungen, der lässt mich nicht verkommen, der bom bom bom bom bom, jetzt muss ich mal hier, Der Novak lässt mich nicht verkommen, haben wir neulich gespielt, ich habe es gleich wieder nachfragen, wer war denn das, eine CD, die heißt Die Welt der Sissy Kraner, C-I-S-S-Y und dann Kraner, wie Kran, E-R hinten an, Die Welt der Sissy Kraner und jetzt aber einen Song, den ich dir schenke praktisch. Ich schmeiß dich richtig, ich mach so eine kleine Pause zwischendurch, ich schmeiß dich raus und du kannst dann das Radio laut anmachen und schön genau zuhören, bitte, ja? Ja. Okay. Hm. Tschüss, Toni. Tschüss. So, warum geht denn das jetzt hier nicht? Ah, jetzt wieder irgendeine Scheiße hier. Mensch. Vielleicht kann man mal hier bom, bom, bom. Vielleicht kann man der... Sag mal, Kollege Langfeld, bist du noch da? Hört mich da draußen jemand? Nee. Ah, dann mach ich das eben hier in den anderen CD-Playerin. Ah, ist das ein Kotze-Ärger hier wieder. Mann, da stellen die hier wieder Geräte hin, die Intelligenz eines promovierten Moderators deutlich höher als... In 14 Tagen habe ich Geburtstag. Und wieder wird es sein, wie es immer war. Die Mutter macht mir einen Braten, Schwester kauft mir was auf Raten. Und der Vater sagt beim Essen, ich hab wieder dran vergessen. Eine wünscht sich zum Geburtstag ein paar Nylon oder gar einen echten Mantel aus Flanell. Ich hätte auch einen Wunsch im Stillen, doch der wird sich nicht erfüllen. Denn für solche Luxussachen müsst man Toto-Treffer machen. Ich wünsch mir zum Geburtstag einen Vorderzahn, den meinen schlug der Ferdinand mir ein. Ich weiß bis heute nicht, warum er das getan. Aus Liebe kann es nicht gewesen sein. Es hat vorher nicht den kleinsten Streit gegeben, bis er grausam mich von seiner Seite stieß und in meinem jungen, ihm geweihten Leben plötzlich diese große Lücke hinterließ. Die Krankenkasse sagt mir, das geht sie nix an, denn das ist schließlich meine Schuld allein. Wenn sie das zahlen möchte, käme ja ein jeder dann und hauert sich die Vorderzähne ein. Ich weiß nicht, was ich ohne Zahn werd machen. Es geht mir Tag und Nacht nicht aus dem Kopf. Ich möchte alles darum geben, selbst ein Jahr von meinem Leben. Und wenn sein müsst, auch das Dascherl mit dem schwarzen Ledermascherl. Heute Nacht war ich im Traum in einem Garten. Da erschien mir die Frau Gritsch als schöne Fee. Und sie sprach, wenn ich was wolle, dass ich mir was wünschen solle. Kleider oder sonst was Feines. Doch ich sprach, ich möchte nur eines. Ich wünsch mir zum Geburtstag einen Vorderzahn, denn meinen schlug der Ferdinand mir ein.

If you like that rhythm, come on, sing and dance with us. KenFM und das Berlin-Nova-Festival in Luckau sind Freunde. Und weil das so ist, verschenken wir ab sofort jede Woche 25 Free-Tickets plus VIP-Backstage-Pässe für den dreitägigen Killer-Event und präsentieren je eine Band, die zum Line-Up gehört. Sonntag besucht uns Kalscha Candela am Oststrand. Ja, KenFM ist die nächsten Wochen in Berlin. Sonntag, Oststrand, Eastside Gallery. Also, komm vorbei, bring viel nackte Haut mit und hol dir die 25 Karten für das Berlin-Nova-Festival vom 11. bis zum 13. Juni in Luckau. Es schadet nichts, wenn man Danke sagt. KenFM, die Fritz-Radio-Show mit Ken Jebsen. Jeden Sonntag von 14 bis 18 Uhr. Und im Radio. Fritz. So, jetzt mal ein Stück total dreister Musik. Das war noch nicht, aber ich wiege mich quasi noch im Hochgefühl quasi von so einer Fetzchenansage hier. Meiner Fetzchenansage. Ach, da zucken doch meine alten Tanzbeine gleich. jetzt kommen wir gleich wieder ein bisschen blöder vor. Der Kollege Langfeld kickt da total ungläubig. Nur weil ich mal T-Rex spiele mit einer guten Begründung, die ich ihm jetzt noch gegeben habe, aber auch ohne gute Begründung, finde ich, muss man hin und wieder mal T-Rex spielen. Andererseits soll er gläubig kicken, der Kollege Langfeld. Bin ich hier ein Religionsstifter? Bin ich ein Messias? Bin ich Jesus? Jeguar Wasser oder was? Das ist doch Quatsch. Muss doch mal T-Rex gespielt werden. So fette Sachen sind da bei dir nicht zu hören. Da sind immer nur die neuesten. Sag mal. Das wollen wir nicht hören. Da bin ich altmodisch. Kollege Lang. Da sitzt da draußen und grinst mich an. Mit dem allerbreitesten Hip-Hop-Grinsen, was ihm zur Verfügung steht. Was er sich wahrscheinlich bei MTV gebeugt hat. Oh, yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Jetzt läuft er gleich blau an. Kinder, Langfeld läuft blau an. Ist das spitze. Die Augen treten ihm wie Tischtennisbälle aus ihren Höhlen heraus. Die Ohren hängen so traurig, pinschermäßig herab. Erste Haarbüschel eines Hip-Hop-Moderators fliegen durchs Studio. Kerkhoff ist schon total behaart. Freilich nicht mit seinem eigenen Haar, sondern eben mit dem, man müsste sagen, Ex-Haupthaar von DJ Andy. Chaos in der Redaktion. Jetzt wird wahrscheinlich die Wache alarmiert, dass der Irre hier endlich aus dem Studio entfernt wird. So, Kinder, wir wollen doch heute mal eine praktische Sendung machen. Und ihr müsst aber natürlich irgendwie vielleicht eure Praxiserwartungen an so eine, eure Gebrauchswerterwartungen an so eine Sendung. Ach, ich könnte mal rinlegen in diese Musik. Ihr könntet mir alle 5 Finger danach ablecken. So T-Rex war das. Ach, kennt ja auch keiner mehr. Naja. Ist auch Ironie des Schicksals. In Jeepster alle Frauen mit Autos vergleichen und dann schwupp fährt er mit seiner Ollen in einem Jaguar nach Hause, die Olle am Steuer, klatscht gegen Baum, T-Rex tot. Oh, ist das tragisch. So, wer jetzt von euch eine Vorstellung davon hätte, wie die Sendung aussehen sollte, dass sie jetzt hier einen richtig praktischen Gebrauch sind. Ich dachte ja, Kontakthof ist immer das Einfachste. Rufen so einsame Seelen an, wobei das ja immer, das ist ja das Problem, glaube ich, aller Partneragenturen, dass natürlich immer Kerle rumscharwenzeln, die eine Freundin suchen, dass aber kaum Freundinnen da sind, die einen Kerl suchen. Insofern ist es dann wäre fast wieder langweilig, jetzt hier so eine Kontakthof-Sendung zu machen, wenn wir nicht, sagen wir mal, vielleicht, also wir müssen ja so keine Kontakthof-Sendung machen, wir können auch eine andere Sendung machen, wir können auch irgendwie total Spartipps zum Beispiel. Spartipps oder Sparrekorde. Im Grunde ist ja Toni da schon ganz weit vorne mit 3 Schlüppern für 5 Euro. Wir können auch versuchen, Sparrekorde aufzustellen und da gewissermaßen Sparerfahrungen auszutauschen. Oder aber eben so Lebensregeln, die wirklich einen reellen Kern haben. Die jetzt, also da müssten dann aber tendenziell, sagen wir mal, eher so verwöhnte, eklige, abstoßende Millionärskinder anrufen und sagen, seit 500 Jahren gilt in unserer Familie die alte Regel, die erste Million ist die schwerste und seitdem haben wir es aber geschafft, den Durchbruch geschafft, die Regel könnte ich weitergeben, wer Millionär werden will, soll sich diesen Spruch, oder wisst ich was, oder Kleinvieh macht auch Mist und oder also, was oder die Einschläge, also soweit, das könnte man auch machen, aber am liebsten würde ich ja doch irgendwie, sagen wir mal, eben auch, weil dann steht natürlich hier auch gebündelte männliche Lebenserfahrung im Studio. Würde ich schon, wenn jetzt so eine hilflose junge Frau, ich würde dir einen Freund, und dann könnten wir mal hier so ein paar Kandidaten checken und wir könnten irgendwie, ich würde nicht direkt eine Garantie übernehmen, aber... Warte, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Oder, warte mal. Oder aber jetzt, ihr müsst eben wissen, was ihr jetzt auch, sagen wir mal jetzt, die brauchswerten Möglichkeiten dieser Sendung seht. Ich würde dann versuchen, die von euch formulierten gebrauchswerten Möglichkeiten in eine gebrauchswert Wirklichkeit zu überführen. Dazu müsstet ihr, könnt ihr aber hier die Telefonnummer anrufen. Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an, drüben an der alten Eiche. Mann, ich laber heute aber wieder ein Zeug, oder? Wobei, naja, aber andererseits ist ja mein Job, was soll ich machen? Muss ich ja. Sonst krieg ich ja praktisch hier kein Geld. Ansonsten wäre das echt, könnte ich auch totale Stummensendungen machen. Ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Wobei, das könnten wir eigentlich immer wieder machen, war das, oder? Dass ich mal ja nichts sage, aber das Problem ist, Kinder, ihr redet dann immer echt komplett scheiße. Das ist irgendwie auch doof. Ich fände es ja gut, wenn ich nichts sagen muss, sondern wenn mal richtig eine intelligente, eine schnelle, eine witzige, eine schöne, eine lehrreiche Sendung zustande käme, ohne dass ich hier immer den Lückenfüller machen muss. Ah, so, wer jetzt in der Sendung eine Gebrauchswertmöglichkeit funkeln sieht, der soll jetzt hier mal bitte anrufen. Warte, ja, unter dieser, ich rufe die Telefonnummer, die wird jetzt praktisch gleich durchgesagt. Fängt dein Telefon. Geduldet. Ah, ich könnte schön Musik spielen. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Schwupp, schwupp, ist er durch. Schwupp ist die Telefonnummer raus. Hallo, wer bist denn du? Dumm. Hallo, wer ist denn da? Ja, Tag, mein Kunden. Tag, wer bist denn du? Johann, ich hab mal eine Bitte an dich. Ah! Nur mal ganz kurz. Ah, ich bin gerade keiner, der Bitten erfüllen kann. Ja, ich... Ah, ich bin so misslaunig. Bitte, ich... Ich stehe im Studio, wo ist denn hier die Kotztüte? Ich kann nicht mehr... Das nervt, das steht mir alles bis hier. Diese Qual, hier mal den freundlichen Jugendradio-Moderator heben zu müssen und die Bitte junger und so rechnungsfähiger Menschen zu erfüllen. Was denn für eine Bitte? Rufst du aus der Telefonzelle an? Ja, so ähnlich. Ach nicht, Quatsch, nicht. Was heißt hier so ähnlich? Wenn du aus der Telefonzelle anrieftest, dann hätte ich Mitleid. Aber so ein Kind Mitleid, so erjäge mich lieber in Selbstmitleid. Ich kann es einfach nicht mehr. Nein, 12 Jahre Dienstag für Dienstag. Hier den Dienstleister für undankbare, junge, pubertierende Peoples abgeben zu müssen. Oh, nee. Das steht mir bis hier. Ich bin es leid. Ich bin es satt. Wann naht endlich mein Renteneintritt? Eintrittsalter. Ganz wobei, ruhig. Ich hab die Musik. Ich hab ja die Musik zu 3 Schlüpper für 5 Euro. Ach, die können wir uns ja als nächstes Mal anhören. Die hat ja schon lange nicht mehr gespielt. Ach, die ist so super. Das ist eine Witz. Wer, wie heißt du denn überhaupt? Johann, hast du doch schon mal gesagt. Ja. Ja, aber ich konnte es mir nicht merken. Darum habe ich dir jetzt so gefragt. Naja, und? Ist ja kein Problem. Man kann ja auch nicht aus Berlin anrufen. Meine Eltern reisen mir das heißt, ich rufe nicht aus Berlin, ich rufe aus dem Urlaub an. Wo denn? Japan? Aus Neuseeland? Aus wo denn? Aus Frankreich. Deine Eltern? Naja, Frankreich ist überhaupt kein Problem. Wo sind denn deine Eltern? Vielleicht macht ihr die Geräusche, Kopf abreißen? Würde ich ja gerne mal hören. Ah, wobei, da sind wir jetzt so gleich wieder im Irak. Naja, will ich gerne mal weiter. Kannst du mich bitte zurückrufen vielleicht? Das wäre sehr freundlich. Nee. Das ist sehr teuer. Ja, glaube ich gerne. Aber ich meine, das ist so eine schicke Sendung hier. Das sollte dir wert sein. Muss man ja mal so auch mal sehen, oder? Also nicht. Nee. Na gut. Das war jetzt alles? Darum hast du angerufen? Nee, wenn du zurückrufen hättest, hätte ich ja was sagen können. Aber was denn? Ich weiß nicht, was das Thema ist. Ich rufe ja aus dem Ausland. Ach Gott. Das Leben ist schon schrecklich, oder? Ja. Oh Mann, da wisst ihr jetzt ja nicht, wie die Sendung weitergeht. Ja. Also was die bisherige Sendung betrifft, echt, das ist echt eine spitzen Sendung. Nur, dass du jetzt leider nicht hören kannst, oder? Das ist eine der ganz großen Sendungen. Und ich bin lange in dem Geschäft. Ich mache das schon lange. Das ist eine super Sendung. Und im Grunde, wenn wir jetzt ins Gespräch kämen, ich glaube, das wäre durchaus ein Höhepunkt des heutigen Abends. Das Geld ist hier jetzt auf jeden Fall gleich alle. Ach du Scheiße, echt? Wieso sind Geld alle? Dann rufst du doch aus der Zelle an. Wie viel hast du denn schon drin gesteckt? 3 Euro. 3 Euro? Nein, das ist doch Pillepalle, das ist doch Quatsch. Ja. Mann, du kriegst ja irgendwelche beschissenen Drecke in Ami-Filme ab, das kostet doch viel mehr und dann kommt ja noch die große Tüte Popcorn dazu und ein Eis und so 1,5 Liter Cola, oder? Da isst du doch nicht unter 18 Euro raus. Na, so lange können wir aber auch telefonieren. Ich meine, dauert nicht so lange wie ein dreckiger, beschissener Ami-Film. Aber ist besser. Ist ja was ein Kult. Wie bitte? Ist gleich zu Ende. Na und, dann steckst du noch einen Euro rein. Wir kriegen jetzt schon, wir machen die 20 Euro voll und haben wir ein gutes Gefühl. Dann muss ich einfach wieder zurück aufs Zimmer laufen und Geld holen. Naja, dann mach doch mal. Wie lange kannst du denn da noch telefonieren? Wie weit ist denn das Zimmer weg? Dann leg schnell den Hörer daneben und renn ins Zimmer und hol Geld. Nee. Wieso denn nicht? Jetzt bin ich beleidigt, jetzt mach ich Schluss. So. Hallo, wer ist denn da? Na, ein Kuttner. Na, du bist ja auch keine junge Frau, die einen Freund sucht. Nee. Die jetzt gewissermaßen auf gebündelte menschliche Lebenserfahrung angewiesen wäre oder darauf hoffen würde oder darauf spekulieren würde. Ja, ich suche ihn. Was hast du für... Ich suche ihn, da kriegt der Uni weiterhelfen. Wie weit kosten deine Schlüpper im Dreierpack? Naja, ungefähr wirst du da wohl einschätzen können. Ja, 8 Euro. Im Dreierpack 8 Euro? Ja. Ey, so ein Verschwender. Was willst du mit einer Freundin haben? Die sind da 3 Euro Differenz zu jetzt vorhin Toni. Naja, siehst du, die 3 Euro, das ist schon wieder ein Milchkaffee. Den ja, dann der Liebsten, die den dann trinken könnte. Den die dann trinken könnte. Da verschwendet der das in blöde Schlüpper. Naja, jetzt frag doch mal deine Freundin, was der lieber ist. Ein Schlüpper mehr oder ein Schlüpper weniger oder ein Milchkaffee mehr? Dann bestimmt ein Milchkaffee mehr. Naja, sicher, genau ein Milchkaffee mehr. Und darauf ist ja bei dir nicht zu hoffen. Sondern du würdest dann irgendwie versuchen, da wahrscheinlich in der Schlüpper aus dem Fünferpack zu versetzen und gegen Milchkaffee zu tauschen. Das ist natürlich eine total peinliche Situation. Da möchte man als junge Frau nicht dabei stehen. Da schießt deine Blut in den Kopf. Ja, da haut man ab und kennt den Mann nicht. Sehr peinlich, genau. Ja, naja, da wird das jetzt hier nichts. Ja. Das Leben ist hart, oder? So ist es. Ja, keine Freundin und im Radio hast du jetzt aber auch keinen Freund gewonnen. Also wenn ich jetzt mal hier von mir sprechen kann. Wer kichert denn da im Hintergrund? Ja, was, hast du da Haustiere oder was? Nee, bleib mir bloß vom Leibe. Ein Batschig. Typ, der 8 Euro für 3 Schlüpper aus dem Fenster wirft. Hallo? Ach, ist Walter. Wer? Walter. Ulbricht? Na, das war wieder ein Spitzengespräch. Hallo? Ja, hallo, hier ist der Rainer. Rainer? Ja, hier ist der Rainer und mein Vater, der ist Schreiner. Spitze? Nee, eigentlich nicht. Nee, so nicht Spitze. Naja. Sind wir uns ja mal einig. Brüder im Geiste. Ja, das stimmt. So, Mann. Oh, das knallt ja auf die Ohren, oder? Ja, allerdings. So. Walter? Hat er eben Walter gesagt, aber er ist doch Walter, hätte er doch antworten müssen eigentlich. Ich verstehe die Welt nicht, irgendwie ist mir zu kompliziert oder bin ich zu kompliziert oder... Hallo? Hallo, hast du Pommes für mich? Hallo? Hallo? Hallo, wer bist du? Ja, ich bin Mara. Ja und? Ja, ich wollte dir erstmal einen schönen guten Abend wünschen. Nee, musst du mir nicht. Da helfen deine Wünsche nichts, das ist alles andere als ein schöner guter Abend dir. Ja, das ist Arbeit für mich, verstehst du? Ich bin praktisch Geld? Meliorationsarbeiter. Ich stehe bis zum Knie in Schlamm. Und das ist total kaltes Wasser. Ja. Was noch? Da wünschst du mir einen guten Abend. Findest du dich nicht vermessen und frech? Ich arbeite hier auch gerade. Was arbeitest denn du? Ich muss Kugelschreiber zusammenbauen. Was musst du? Kugelschreiber zusammenbauen. Wieso musst du Kugelschreiber zusammenbauen? Ja, das ist ein Nebenverdienst. Echt? Ja. Na, meinst du es hier ohne Nebenverdienst? Na. Nachts, mitten in der Nacht? Ich wär schon längst im Bette. Oder würde schön RTL 2 gucken? Nee, Kabel 1. Ah, ich hab nur die Bonanza gesehen. War das spitze. Bonanza. Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na. Bonanza. Hallo? Ja. Ja. Nun, was machst du denn sonst? Was heißt sonst so? Mich grämen. Ja, wenn es nur ein Nebenverdienst ist, was du gerade machst. Andere Sachen. Zum Beispiel. Quatsch. Videoschnipsel. Das glaube ich. Ja. Und im Bett herumliegen. Weißt du was? Was denn? Tja, also, die Sache mit den Schlüppern war doch ganz interessant. Man könnte vielleicht so Tipps für den bequemsten Schlüpper sammeln oder so. Naja, war schon interessant, aber mir scheint jetzt schon ein bisschen ausgereiztes Thema. Überhaupt nicht. Wieso? Was kostet denn deine Schlüpper im Dreierpack? Ich trage nur ägyptische Seide. Nee, das ist doch egal. Ich will wissen, was die im Dreierpack kosten. Dreierpack haben die jetzt 189 gekostet. 189? Euro. Euro? Aber 189? Glaube ich dir nicht. Ist aber so. Naja, die werden doch dann nicht im Dreierpack verkauft, wenn die 189 Euro kosten. Dann verkaufen werden die einzeln verkauft. Dreierpack ist nur, wenn es billig ist. Zum Beispiel Socken, 5 Paar Socken für 5 Euro oder für 3 Euro. Na, aber ein Dreier. Aber dann verkauft man die nicht einzeln. War auch runtergesetzt. Naja, hast du dir mit den zusammengesetzten Kugelschreibern verdient oder was? Nö, das mache ich nur so, weil mir langweilig ist. Ich verdiene mein Geld an der Börse und im Internet. Wie alt bist du denn? 22. Gib nicht so an. Bitte? Gib nicht so an. Ich wünsche dir zum Geburtstag einen Vorderzahn. Ja. Und warum trägt man ägyptische Seidenschlüpper? Bitte was? Warum man ägyptische Seidenschlüpper A 63 Euro trägt? Na, weil es einfach mal bequem ist und... Glaube ich nicht. Das ist einfach mal geil, das Gefühl zu haben, 63 Euro für den Arsch? Ja, genau, für den Arsch. Am Arsch leben zu haben. Das ist ein geiles Gefühl für dich? Ja. Mann. Irgendwie Perversion heutzutage kennt noch keine Grenze mehr. Muss ich an der Stelle mal sagen. Darf ich fragen, wie viele deine kosten? Nee. Tu ich aber gerade. Naja. Willst du antworten? Nee. Tu ich gerade. Nicht antworten. Das ist sowieso eine meiner Stärken, nicht antworten. Mein Lieber. Eben mir noch einen guten Arsch wünschen, einen guten Abend wünschen und jetzt mit Pseudoschlüppern hier wedeln. Sollen wir meine Laune verbessern, oder? Ja, oder weniger. Tut's definitiv nicht. Darum danke ich dir praktisch auch für deinen Anruf nicht. Aber könnte ich dich noch etwas fragen? Fragen kannst du, antworten werde ich wohl kaum. Wenn ich dir ein CD-Rolling schicken würde, würdest du mir den Song von Black Sabbath den ganz Großen da mal raufspielen und mir zurückschicken? Kann ich doch drauf antworten, auf die Frage. Bestimmt mit Nein. Soll ich? Mach, aber ich glaube, ich weiß die Antwort schon. Gut, dann brauche ich ja nicht antworten. Nee, bitte. Nein! Antwortest du nicht oder ist es deine Antwort? Kannst du ja aussuchen. Das ist schwer, wenn man die Wahl hat, oder? Das ist aber Demokratie. So sieht's aus. Ansonsten kannst du das selber aus dem Internet runterladen. Aber das ist ganz schön groß. Ja und? Du bist doch auch groß. Wenn du 63 Euro Schlüpper trägst, dann kannst du dir auch den Scheiß runterladen. Aber dann komm hier nicht mit CD-Rolling-Knickrigkeit. Tja. Was sagst du? Passt das überhaupt auf einen? Ja. Wie groß ist das? Irgendwann um die 60 Megabyte. Mann, kannst du das selber raussuchen. Ja, wo zum Beispiel? Also ich finde nie die ganz große Version. Ich finde immer nur ganz kleine. Bei mir auf der Seite steht es im Forum, alles erörtert. Oder würdest du es vielleicht einfach mal durchlaufen lassen und ich schneide es mit? Nee. Ja, das wäre doch mal was. Nee. Das ist sowas wie stumm sein. Nee. So ist es. Tschüss. As can be, and it was sending to me so much power as can be. cosmic earth power of a train, and it made me feel so created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So, Kinder, wohl wissend, dass meine Wortwahl euch praktisch nur befremden kann, will ich sagen, all mein Streben heute geht dahin, hier mal eine nützliche Sendung zu machen. Eine Sendung, die sich durch einen hohen Gebrauchswert auszeichnet. Da ich aber gewissermaßen euren Gebrauchsbedarf nicht kenne, bin ich darauf angewiesen, dass ihr sagt, wie denn die Sendung aussehen müsste, dass sie für euch, ist doch keine Selbstbefriedigung, die hier stattfindet, ist doch kein Medienschwurbel, sondern ist doch eure Sendung. Eure Sendung. Und da müsst ihr doch auch wissen, was ihr da von wollt, praktisch. Und genau, wäre schön, wenn ihr das mal auch formulieren tätet hier. Warte, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der Alten Eiche hängt Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 7097 110. Oder wie war früher, noch bevor Dienstleistungsgesellschaft war, gesagt haben. An alle Arbeiter, Angestellte, genau. Beamte und Rentner. Wenn Sie jetzt diese Telefonnummer genau. wählen, genau. können Sie sich endlich so. Alle Ihre Träume erfüllen. So rufen Sie jetzt an. So sieht es aus. Hallo? Hallo? Ja? Ja? Ja. Mensch, Koma scheint wirklich irgendwie der Grundzustand moderner Mediennutzung zu sein, oder? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Wer bist du denn? Michael. Michael. Ich habe jetzt eigentlich kaum... Na, wenigstens ein schöner, deutscher, christlicher Vorname. Ist das so? Ja. Besser als Kevin oder sowas. Aha. Michael. Michael! Ja? Wie bist du denn, Michael? Wo ich bin? Ich wie bin alt, hier. Wie alt? Wie alt? Hier war ohne Spitzenantwort 27? Ja. Und wo ist hier? Na, hier bei mir zu Hause eben. Naja, wo ist denn zu Hause? Hindenburgdamm, wo ich Steglitz. Hindenburgdamm, Steglitz. Endlich mal wieder ein Steglitzer. Aha. Genau. So, Michael. Schön mal in deiner Sendung zu sein. Ja, ist total war kuschelig echt, in meiner Sendung. Mal durchzukommen. Ja, na, so hört sie das auch. So, Michael, hast du praktisch auch keinen Sinn in deinem Leben, dass du nachts im Radio anrufen musst? So sieht's aus, irgendwie wenig Sinn. Ja, echt? Ich sitze hier eigentlich so mehr oder weniger, höre ich deine Sendung sehr gerne. Ja. Und wenn, dann auch nur deine Sendung um diese Zeit bei Fritz. Genau, richtig. So muss es sein, ein bisschen Abgrenzung, ein bisschen Markenidentität. Das hat irgendwie was, deine Sendung. Branding. Genau, die hat was. Langweilig. Genau. Da ist irgendwie was mehr was drin. So sieht es aus. Die hat richtig was. So sieht es aus, ja. Die ist schau, die Sendung, die fetzt ein. So sieht es aus. Das ist eine urstfetze Sendung. Um das mal jetzt auf den Begriff zu bringen. Michael! Ja. Bist du denn arbeitslos? So sieht's aus. Auch mein lieber Scholli. Ja. Und ja, bist du auch freundinnenlos, Michael? Auch das. Ach, und bist du auch lebenslustlos? Na, das nicht unbedingt. Das nicht unbedingt. Also ich habe noch vieles vor in meinem Leben. Was denn? Ach, naja, so... Klingt jetzt nicht so präzise, muss ich mal nicht sagen. Nicht so präzise, nee, das stimmt schon unbedingt. Also, mein Leben ist nicht unbedingt sehr, sehr präzise. Ja, bist du dir sicher, dass du noch vieles vorhast? Ja, auf jeden Fall. Hast du denn die Hoffnung, dass du nochmal rausbekommst, was du vieles vorhast? Das wäre ja ganz schön, wenn du das wenigstens wüsstest, oder? Ja, also ich weiß, was ich will. Was denn? Arbeiten gehen, also... Wie denn, wo denn, als was denn? Als Elektriker, ich hatte schon mal als Elektriker gelernt, aber ja, nicht bestanden. Beziehungsweise die Theorie, die habe ich nicht bestanden. Ja. Naja. Aber dann ist ja doch schwierig, arbeiten zu gehen als Elektriker, wenn man die Theorie nicht bestanden hat. Und wenn jeder praktisch Angst haben muss, dass wenn er in die Badewanne steigt, einen kurzen, den Stromschlag ihn erwartet. Ja. Nee, ich hatte mir gedacht, ich lerne nochmal ganz von vorne irgendwie. Ich versuche nochmal ganz von vorne. Kenn ich nämlich. Als ich zum Beispiel in meine Wohnung eingezogen bin und den Wasserhahn aufgedreht habe, hat man immer einen elektrischen Schlag gekriegt. Echt? Ja, weil die aus Versehen ein Kabel angebohrt haben bei der Installation von irgendwas. Aha. Hatten sie aber Glück gehabt. Die haben alle Kabel doppelt gezogen, haben sie auf andere umgeschaltet. Aber wenn die wieder zurückschalten, dann sterbe ich in der Badewanne an einem Stromschlag. Naja, also... So sieht das aus, weil die irgendwie in der Theorie... Wenn die Erde angeschlossen ist... Ja, die waren, glaube ich, in der Theorie auch nicht so stark. Aha. Hm. Also insofern fände ich besser, wenn die arbeitslos gewesen wären. War nicht unbedingt so professionelle Elektriker. Ja, ich weiß es nicht. Vielleicht waren das nur professionelle. Und nur, dass er irgendwie offensichtlich, also vielleicht waren die auch Theorie stark, aber Praxis. Du gesagt hast, angebohrt wahrscheinlich. Praxisschwach, angebohrt, genau. Ja. Eieiei. Und bei mir hat es immer gezwirbelt an der Hand. Nicht schön. Elektriker ist ein verantwortungsvoller Beruf. Ja. Da hab ich mal beschwert. Mich würde mal interessieren, was du heute noch so für interessante Musik spielst. Weiß ich noch nicht genau. Ja. Nee, ich hab ja hier so einen Stapel dabei, aber. Ich dachte mal, Andrew Sisters wieder. Andrew Sisters? Ja, Clash könnte ich auch spielen, Billie Holiday. Per Ubu würde ich eigentlich auch gerne spielen. Oder nochmal die frühen Ween. Oder in Clark könnten wir auch nochmal wieder rinballern. Oder nochmal Tödliche Doris. Wie wär's mit ein bisschen was Rockiges? Wie sowas so. Die Purple? Ja, warum nicht? Ein bisschen so mal eine kleine Nummer. Eine kleine Nummer? Speed King? Eine rockige Nummer. Speed King! Wäre bestimmt was Interessantes. Naja, aber ich hab ja noch die Unterhosenmusik, die muss ich doch auch noch spielen. So. Fun wearing underwear. Oh nee, das sollte jetzt noch ja nicht kommen. Der kommt nachher. Bom, bom, bom. Die fahren hier mal selbstständig los, die CD-Player. Da muss man total aufpassen. Du musstet die alle, das ist wie ein Dompteur, dieser Beruf. Du musstet alle unter Kontrolle haben. Bis hin zu Kerkhoff und dem fies grinsenden Kollegen Langfeld. Ja, jetzt kickt er schon wieder, der Kerkhoff. Das ist echt wie so ein, wie Roy und wie heißt denn der andere von den Löwendingern da? Da musst du immer im Augenwinkel immer den Löwenkerkhoff haben, dass er dir nicht den Kopf abbeißt. Mensch, Michael, was aber hast du denn jetzt wenigstens, du scheinst mir doch jemand zu sein, der vielleicht dem so eine Sendung weiterhelfen könnte. In welchem Sinne? Ja, weiß ich auch nicht, das müsstest du schon wissen, in welchem Sinne. Das wäre schon ganz schön, außer dass du dir das Leben versüßt. Deiner Sendung soll ich dir jetzt weiterhelfen, oder wie? Nee, du sollst dir in meiner Sendung weiterhelfen. Ich soll mir in deiner Sendung weiterhelfen. Ich versuche praktisch die Sendung heute, dass sie mal so richtig praktisch ist. Verstehst du, wie so ein, sagen wir mal, runder Tisch für Leerstellen, sowas. Naja, wobei der ist ja unpraktisch, da kommt dann wieder eine Strauß. Aber eben sowas, dass es dann aber auch richtig praktisch ist. Dass es jungen Menschen, die jetzt vom Radio hier red sitzen, wirklich so einen Schub gibt und denen irgendwie hilft. Verstehst du, was ich meine? Ja, was soll denn da behandelt werden? Was jetzt im, naja, das frage ich ja. Arbeitsbereich oder. Na, weißt du, egal was, sparen könnte man sagen. Man kann schön über Sparen reden. Aber ich wäre auch durchaus bereit, eine Grünpflanzensendung zu machen. Wenn man einfach so sagt, irgendwie, also sagen wir, massenhaft haben jetzt Sprechfunkhörer Probleme mit ihren Grünpflanzen. Man könnte auch sagen, wenn man an Grünpflanzen spart, dann spart man ja schon mal ein bisschen was, ne? Ja, dann hat man die Chance, mehr blau zu sein, wa? Nee, na, wenn man. Naja, auch, klar, natürlich. Ich meine, alles, was die Grünpflanze nicht nimmt, kann man selber vertrinken. Ohne blöde, oder? Man spart sich diese so Nährstoffstäbchen da ins Unterholz zu stöpseln und kann daraus, das ist schon wieder ein kurzer. Ja, siehst du? So gedacht, auch nicht schlecht, oder? Naja. Michael, hast du jetzt schon mal geschafft, drei Schlüpper für 5 Euro zu kaufen? 3 Schlüpper für 5 Euro habe ich noch nicht geschafft. Nee. Das ist nicht schlecht, oder? Ich hab bei H&M habe ich mir meine Unterhosen gekauft. Und das soll aber bei C&A gewesen sein. Ich weiß nicht, was die da gekostet haben. Ich glaube, im Paar, 10 Euro oder 15 Euro, das höchste war. Das ist schon ganz schön Geld. Oder? Ja, klar. Klar, ich meine, wenn man mit günstigen Tütensuppen überlebst, du damit eine Woche für. Und da muss man ja auch ein bisschen was für ausgeben, wenigstens. Wieso? Naja, wenn man für drei Stück 5 Euro bezahlt. Naja, und du hast jetzt 10 Euro bezahlt für 2, damit wir jetzt 6 kriegen können. Da hättest du unterhosenmäßig erstmal wieder ausgesorgt eine Weile. Und könntest dich mit deiner finanziellen Ausgabepolitik praktisch auf andere gesellschaftliche Konsumptionsbereiche konzentrieren. Was ist denn der Bereich, in dem du am liebsten konsumierst? Das wäre, glaube ich, in der Öffentlichkeit nicht so unbedingt. Wieso, was denn? Gehst du mal im Puff oder was? Nein, das nicht unbedingt. Nein. Na dann, was denn dann? Ich konsumiere Drogen? Ja. Drogen? Ja, Mensch, kauf dir lieber Schlüpper. Da hilft doch, da hilft doch Ecstasy oder rum, Haschisch oder der Gras. Der ist das Geld aber in Schlüppern besser angelegt. Bitte? Jetzt mal ehrlich. Bitte nochmal. Ja, siehst du sprichst schon ganz undeutlich. Ja, ich drehe mir gerade eine Zigarette. Ja, da ist das Geld in Schlüppern besser angelegt als in Drogen. Auf jeden Fall, ja. Schlüpper statt Drogen wäre eine Initiative, die ich gerne mal ins Leben rufen würde. Wo die mal sagen, Drogen ist uncool, Drogen sind uncool, das ist Blödsinn, Drogen sind cool, aber lässt sich Schlüpper. Ich weiß gar nicht, dass die cool sind, aber. Na, aber warum drogst du denn dann? Ach, mir bringt nicht unbedingt was, aber. Siehst du, genau, bringt dir nichts, außer Geld aus, ja, aber. Ein bisschen Spaß daran. Ja, der treibt dich weg aus deinem tristen Leben vielleicht. Ja, das ist ja, aber du musst dich auf dein tristes Leben konzentrieren, wenn du mal Elektriker werden willst. Ja, mein Leben ist nun mal im Moment ziemlich. Naja, aber du hast doch jetzt die Zeit, schön Elektriker-Lehrbücher zu lesen und zu studieren. Naja, ja. Dass du richtig fett theoriesicher bist. Muss ich mich bewerben, dann muss ich auf die Schule kommen und. Naja, aber vielleicht, wenn du schon vorher bist, dann kannst du dich auch besser bewerben. Wenn du da schon schön so ein. Ich hab ja schon gelernt, das ist es ja. Vielleicht also, solltest du lieber auf Elektronik. Praxis habe ich ja mit 3 bestanden. Vielleicht solltest du lieber auf Elektronikbaukasten sparen. Nee, statt Drogen. Was heißt nachkommen? Ach so, vielleicht als Hobby für zu Hause, ja. Nee, aber das ist einfach auch dann vom Elektriker. Also ich meine, wenn Elektriker praktisch Baumfäller ist, dann ist ja Elektroniker Hobbyschreiner. Dass du dann aber gewissermaßen auch in die filigranen Bereiche der Elektrizität vorstößt. So löten und sowas meinst du dann? Naja, löten und zum Beispiel wissen, was ein Thyristor ist. Weißt du, was ein Thyristor ist? Thyristor? Ja. Transistor, ja. Nee, Transistor kenne ich auch. Transistor kenne ich auch. Diode, Transistor, Widerstand, Thyristor, Kondensator, das ist alles einfach. Aber ein Thyristor. Das ist die Kunst. Ehrlich gesagt nicht, weil naja, siehst du, sag dir nichts. Genau. Von das daher beschäftige dich mal ein bisschen mit Elektronik. Thyristor. Nein, sag nicht. Das ist ein Geheimnis. Ja, das weißt ist doch toll. Da musst du dir mal Gedanken machen. Da musst du mal ein bisschen recherchieren und versuchen rauszukriegen, was ein Thyristor ist. THY. THY mach ich. Das mache ich auf jeden Fall. Ja, na dann mach das mal. Ich hab noch meine alten Lehrbücher. Genau, na dann liest die mal ein bisschen. Wann hast du das letzte Mal was anständig gelesen? Ist schon wieder ewig her. Castaneda habe ich das letzte Mal gelesen. Naja, einmal diese Drogen-Selbsterfahrungskacke, die brauchen wir doch als Elektriker nicht. Ja, ja. Mann. Was habe ich das letzte Mal? Werther habe ich das letzte Mal gelesen. Werther? Echt? Goethe, Werther, ja. Das ja. Habe ich das letzte Mal auch noch gelesen. Das ist auch ziemlich interessant, oder? Kennst du bestimmt, oder? Ja. Genau. Ach, guck mal, wie bist du auf Werther gekommen? War gerade eine Stunde da, oder was? Nee, ich fand es interessant, die Art, wie er es geschrieben hat. Und es ist zwar auch ziemlich schwer zu lesen, aber da muss man sich 2, 3, 4 Mal durchlesen oder so. Aber das ist sehr, sehr interessant. Ach, guck mal einer an. Ja. Junge Hilfselektriker, die Goethe lesen. Naja, warum nicht? Ja, das stimmt ja dann gleich wieder optimistisch. Geschichte interessiert mich sehr. Ein Anflug von guter Laune an. Was heißt denn deutsche Geschichte? Naja, das hat ja auch ein bisschen was mit Geschichte zu tun. Das ist ja auch ein Mensch irgendwie, der hat irgendwas gehabt irgendwie. Ja, und wie hat er was gehabt? Der hat die Natur irgendwie erkannt und die Gefühle auf, seine Gefühle aufgeschrieben in, weiß ich nicht, auf eine Art, mit dieser Frau, die er da eben, ich kenne nur Goethe von ihm jetzt eigentlich so. Werther von ihm, ja. Genau. Und er war ja auch, ich schätze mal, er hat da von sich selber auch geschrieben und hat er beschrieben, wie er eben in eine Frau verliebt war oder so. Es hieß ja dann irgendwie, dass es dann nur beschrieben wurde. Aber ich glaube, er hat dann so ein bisschen auch aus sich geschrieben, so diese Leiden, die er hatte und so. Na, kick mal ihn an, Michael. Das ist ja nicht schlecht. Von Schlüpper über Elektriker, über Drogen zu Goethe. Naja. Das sind doch Bögen. Vielen Dank für deinen Anruf. Ich bedanke mich auch. Tschüss. Hat mir sehr gefallen. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. So, Mensch, vielleicht finden wir jetzt mal noch eine junge Frau, die einen 14. Freund sucht. Hallo? Nee, leider keine Frau. Mann. Also, du hast jetzt aber nur Kerle anrufen. Das deprimiert mich ja auch wieder. Vielleicht sollte ich jetzt mal hier einen Schnelldurchlauf machen, dass mal wieder eine Freunde. Würdest du nicht auch lieber eine weibliche, ich meine Stimme ist ja schon so unerträglich männlich. Würdest du nicht noch, und dann kommen immer nur diese jünglichen Stimmen dazu. Würdest du nicht auch eine total meine Frauenstimme hier aus dem Radio vernehmen? Ja, war, oder? Muss ich ja jetzt auflegen, oder? Ja, da müsstest du ein bisschen Selbstlosigkeit. Naja, wir können ja vielleicht auch noch der Höflichkeit halber auf das, was dir auf dem Herzen liegt, zu sprechen kommen. Aber grundsätzlich würdest du doch ja mal wieder eine Frau im Radio hören, oder? Na, gerne. Waren ja heute wieder nur Kerle bisher. Bisher. Ja, und jetzt praktisch halbe Sendung ist schon wieder rum. Wie spät ist denn? Halb? Ja, kurz vor halb. Mein Gott. Und noch mein lieber Scholli, hast du denn schon mal auf 3 Euro, 3 Schlüpper für 5 Euro gebracht? Ich weiß nicht, ich guck mir die nicht selbst, ehrlich gesagt. Dann macht das auch wieder Mutti. Na, Mutti oder Freundin, keine Ahnung. Freundin? Sag mal, wie kann man denn so einen sensiblen Bereich jetzt gewissermaßen der männlichen Körperverhüllung irgendwelchen fremden Leuten überlassen? Ja, ich brauche mir auch keine Kurven, wenn ich damit zugeschüttet werde, oder? Zugeschissen wolltest du gerade sagen, ne? Weil, was kuffst du überhaupt selber? Schlüpper? Schlüpper nicht, also, und Strümpfe? Oh, nicht. Strümpfe, ja. Doch, ist mir letztens passiert, ja. Dass du selber Strümpfe gekauft hast? Ja. Wie konnte denn das passieren? Ich weiß auch nicht, ich wohne ja da musst du totalen Rappel gekriegt haben, oder was? Ja, ich wohne ja nicht mehr bei Mutti und die bringt immer nur die Klamotten zum Waschen und da hatte ich keine sauren Strümpfe und da muss ich welche kaufen. Da bringst du deiner Mutti immer die Sachen zum Waschen? Ja. Sag mal, kannst du eine Waschmaschine nicht selber bedienen? Wie alt bist du denn? 21. Wie heißt du denn mit 21? Ja, ich kann schon selber. Wär verrückt. Einfachheit halber überlasse ich das doch lieber meiner. Na, mich würde ja schon komplett nerven, mit so einem Beutel voll Dreckwäsche durch die Stadt zu trampeln. Kommst du da nicht, also ich meine, sieht ja jetzt vielleicht keiner, aber kriegst du da nicht manchmal so einen Anflug von vielleicht, wie sieht es aus dem Gesichtswinkel Gottes aus, wenn der junge 21-Jährige voll mit riesigen quasi so Beuteln, so Shopping-Bags mit dreckiger Jungswäsche durch die Stadt marschieren? Das sieht doch scheiße aus, das ist doch total uncool. Wie bitte? Ja, niemand. Wen findest du? Wer ist denn so ein Pop-Idol von dir? Wer ist denn der größte Rockstar, den du kennst? Der größte Rockstar, den ich kenne. Ja. Also momentan bin ich da eher auf der deutschen Schiene, so. Ja. Wer? Ketka, wie heißt denn der? Markus Siebusch oder heißt der? Ach so, der? Denkst du, dass der auch seine Wäsche zur Mutti bringt? Hat er bestimmt mal gemacht. Also ich bringe sie ja nicht nur zur Mutter. Ich wohin selbst, noch? Aber auch selbst? Warum denn? Wenn ich Mutter mal besuche, dann bringe ich ihr was mit. Naja, aber vielleicht sollte sie ihr Blumen mitbringen und nicht dreckige Wäsche. Bist du auf die Idee schon mal gekommen? Auch eine Idee. So, auch nicht schlecht, oder? Die hat ja aber zum Geburtstag erst gekriegt letztes Mal, Mann. Das fällt mir gerade so ein. Ja, das war ja erst vor einem Dreivierteljahr, oder? Nee, das war... Und, lass mich raten, was das war. Ein Beutel dreckiger Wäsche hast du zum Geburtstag gekriegt, oder? Nee, ich war ja nicht da. Ach, du warst nicht da. Hat sie ja nochmal Glück gehabt. Ja. Deine gute Mutter. Mhm. Mein lieber Scholli. Ach, und die sieht dann darin aber auch, empfindet da mütterliches Glück, wenn sie dem Jungen die dreckige Wäsche waschen darf. Und ja. Kontrolliert dann so die Taschen? Na, die packe und ich ja kickt vorher weiter. Aus. Bist du sicher? Was? Bist du sicher? Naja, die kriegt man ja nicht so oft zu sehen und dann freut sie, dass sie dem lieben Sohn mal Gute tun kann. Ja. Ja. Naja, gut. Hast du jetzt noch was anderes auf dem Herzen gehabt eigentlich? Ich war nur begeistert von dem Vorgänger, wie hieß er, Micha? Ja, dem Elektriker aus Spandau? Dass der, hat man ja am Anfang gar nicht geahnt, dass der so viel Ahnung von Werther hat und nicht schlecht. Naja, viel Ahnung, gelesen hat das. Immerhin. Naja, ist besser als Ahnung haben. Kommt drauf an. Nee, selber gelesen haben ist besser als Ahnung von was haben, was man nicht gelesen hat. Buchrückseite. Hast du denn Werther gelesen? Das hatte ich nie, nee. Ne, dann mach doch mal. Mann, das gibt's bei Reklam, das ist billig. Das kostet weniger als ein Schlüpper. Surkamp Taschenbücher? Weniger, nicht Surkamp. Das gibt's mit Sicherheit bei Reklam und ist billiger als ein Schlüpper bei H&M. So hast du das auch noch nicht überlegt, oder? So habe ich das noch gar nicht betrachtet. Aber ich weiß nicht. Was du weißt so nicht? Die Thematik zum Lesen. Wie? Meine. Was sagst du? Das ist nicht so meine Thematik zum Lesen, also büchertechnisch. Ja, aber hin und wieder mal ein Buch. Da stirbt man ja ohnehin direkt an der Vergiftung quasi. Ich lese ja Bücher, aber halt nicht so Literatur. Mensch, hast du Schiss, dass du klug wirst? Na, noch klüger. Die Gefahr ist relativ niedrig. Was liest du? Bist du eher so Kreuzworträtsel und hin und wieder mal eine Wendy oder so ein Simpsons-Comic oder... Ich lese auch vernünftige Bücher. Oder der Diensthund, was sind vernünftige Bücher? Na, Werther ist auch ein vernünftiges Buch. Ja, das ist aber nicht so meine Richtung. Also na, weißt du da ja nicht, warst du eben so begeistert. Ich mag eher Geschichtliches oder sowas in die Richtung. Was denn Geschichtliches? Also Sebastian Haffner oder so. Ja, na, der kannte aber Werther in- und auswendig zum Beispiel. Der kannte eine Menge. Genau, der kannte eine Menge. Ja, wenn er Haffner liest, dann wirst du doch auch mal Werther lesen können. Ist er dick? Nein, ist ganz dünn. Ah, muss ich keine Angst haben. Du hast mir letztens mal schon so ein Buch empfohlen. Letztens ist gut. Was denn? Und das war dick oder was? Das war richtig dick. Oh Gottes Willen! Nein! Unvorstellbar! Du hättest ein Messer genommen, hättest du drei dünne draus gemacht. Da kannst du und die nacheinander gelesen. Was war denn? Spüre die Welt. Ja, ist ein super Buch. Ich bin noch nicht ganz durch, aber... ja, ist ja auch erst anderthalb Jahre her, wa? Na, fast viel. Nee, nicht ganz. So, hattest du jetzt noch irgendwie eine Zusatzbemerkung? Nee, dann such mal deine. Ja, das wird hier doch keine praktische Sendung. Okay, machen wir erstmal Schluss. Vielen Dank für deinen Anruf. Guten Abend noch. Danke, tschüss. Ciao. So, jetzt hier, wenn schon immer das Schlüpper-Thema angeschlagen ist, dann wird natürlich ist es total naheliegend, Doofus zu spielen mit Fun Wearing Underwear. Circuit. truth is inside. I think Jesus was a nice guy. I think the Buddha was too. And it's a fight for the good guy. But the good guy don't fight. We're wearing underwear too. We think you're all real bad. We think the same of you. It's good to see you when you finally come to life. It's good to see you when the time forgets. As I'm looking through your eyes. Such a bad thing.

So. Das war die Gruppe Deep Purple mit ihrem Lied Speed King, Geschwindigkeitskönig. Das will mir doch schon recht praktisch erscheinen, solche Ansagen. Kinder, jetzt sag doch mal irgendwie, wie man jetzt mal... Ich meine, jetzt die Sendung ist wieder am Arsch hier. Es ist ja sowieso eine Zwischensendung. In der letzten Sendung startete er die große, bis heute noch nicht abgeschlossene, erst in der nächsten Woche sich auflösende 1000-Euro-Verlosung, die darin besteht, dass ich 1000 Euro auf den Tisch packe, blöderweise privatet, mein privates Geld oder ein Versprechen von 1000 Euro auf den Tisch packe und sage, wird einfach so verlostet Geld. Wenn einer daran teilnimmt, gewinnt der das. Also wenn ihr euch alle zurückhaltet und mal eben was Gute tun wollt, dann seht zu, dass nur einer daran teilnimmt. Wenn aber fünf daran teilnehmen, zack, werden die 1000 Euro durch fünf geteilt, 200 Euro werden 200 Euro verlost. Wenn 100 daran teilnehmen, zack, wird er durch 100 geteilt, werden nur noch 10 Euro verlost. Wenn je mehr daran teilnehmen, umso größer ist natürlich die Chance. Man kann ja auch fünfmal daran teilnehmen, wenn man will, oder 20 Mal oder 100 Mal, muss man eben bloß 100 Mails schicken. Wenn man je öfter man daran teilnimmt, umso größer ist die Chance, dass man was gewinnt, aber das, was man gewinnt, ist darum umso weniger, dann infolgedessen umso weniger. Ja. Diese Verlosung läuft im Übrigen noch. Also wer an der legendären, glaube ich, ersten reellen Bargeld 1000 Euro Verlosung, Fritz weiß ich jetzt nicht, aber hier in meiner Sendung mit Sicherheit zum ersten Mal teilnehmen will, der muss eigentlich bloß so eine E-Mail an kuttner@kuttner schicken. Einfach bloß, muss ja nicht weiter reinschreiben, außer vielleicht in der Betreffzeile Gewinnspiel oder 1000 Euro. Gewinnspiel wäre am besten. Muss man bloß eine E-Mail an kuttner@kuttner.de schicken und ich habe ja versprochen, Kollege Langfeld wird dann in der nächsten Woche hier meine Glücksfee sein. Dann werde ich meinen Computer mitbringen, wo die ganzen E-Mails drin sind und er wird mit spitzem Hip-Hop-Finger auf zack, eine zeigen und der ist dann der Gewinner. Also wer noch dran teilnehmen will, kuttner@kuttner.de oder man schickt eben eine Postkarte an wie heißt das jetzt so, RBB Fritz Postfach 909000 14439 Potsdam. Reicht glaube ich auch. Fritz Kuttner, nee, ein bisschen, dass man den trennt, nicht, dass man denkt, das ist mein Vorname. Fritz, neue Zeile, Kuttner, Postfach 909000 14439 Potsdam. Genau, Fritz Kuttner, Postfach 909000 14439 Potsdam. Muss man ja nicht weiter draufschreiben, bloß Gewinnspiel und Adresse oder vielleicht Kontonummer, dass ich dann nicht Geld überweisen kann, weil das ist, glaube ich, überweisen ist besser als schicken, aber zur Not kann ich so schicken. Also wer daran teilnehmen will. Oder man schickt ihm eine E-Mail an kuttner@kuttner.de. Ich muss natürlich warnen, je mehr dran teilnehmen, umso geringer wird die Summe, die gewinnen. Aber wenn man nicht dran teilnimmt, gewinnt man ja nicht. Wenn man dran teilnimmt, gewinnt man ein bisschen weniger, als wenn man, also oder auf jeden Fall deutlich mehr, als wenn man nicht dran teilnimmt. Kuttner@kuttner.de beziehungsweise Fritz Kuttner, Postfach 909000 14439 Potsdam. So, jetzt versuchen wir ja eine ordentliche praktische Sendung zu machen und da Frauen ja definitiv praktischer sind, gilt die Telefonnummer jetzt erstmal ja nur für Frauen. Warte, ich rufe die haben, grünen Daumen, die waschen immer die Unterwäsche, die kurven die Schlüppe ein. Gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 7097110. Und die haben bisher hier kaum Berücksichtigung in dieser Sendung gefunden, die ja nur noch eine und eine Viertelstunde dauert. Das ist ja wieder mal eine Schande. Jetzt die ganze Sendezeit verschwendet nur mit kerlischen Anrufern. Hallo. Hi. Hi, oh, kick an. Ja. Geht ja doch. Ich hab's geschafft. Haben sich die Jungs zurückgehalten. Ja. Super, wer bist denn du? Neymar. Mhm. Neymar. Tag, Neymar. Tag. So. Du hast ja gehört, dass ich mal gerne mal eine praktische Sendung machen würde. Eine, die richtig einen Nährwert hat, verstehst du? Und du bist aber mit Jungs... Was verstehst du denn unter Nährwert? Naja, ihr braucht's Wert. Ja, dass man die Sendung so hört, sich Notizen macht und gewissermaßen fürs Leben gerüstet ist, unter praktischem Aspekt, jetzt nicht unter theoretischem. Nicht, dass man neue Gedicht kennengelernt hat, was ja auch schön ist. Sondern, dass man so richtig praktisch, boah, denkt, boah, kick an, kann ich ja selber machen, ist mein Leben besser. So ja, was. Stimmt. Man kann viele Dinge selber machen. Genau, oder zum Beispiel eben, wenn du jetzt einen Freund suchen würdest, dann würde ich dir jetzt bei der Freundessuche helfen. Nee, eigentlich nicht. Suchst du nicht? Nee. Warum denn nicht? Wie viel hast du? Hast du? Nicht, keine Ahnung. Was denn, warum weißt du das nicht? Hast du keinen? Hast du einen? Nö. Ach, und fühlst dich wohl dabei? Ja. Super. Ja, muss ich sagen. Ja, auch nicht schlecht. Finde ich auch nicht. Stimmt, also das ist natürlich auch so ein gewissermaßen Konfliktfeld ist weg einfach, oder? Man geht nicht mehr auf verminten Boden. Nicht wirklich. Man bewegt sich in der männerlosen Frauenwelt. Man muss jetzt keinen blöden Männer, also hier, was haben wir gehört? Wie sind die Frauen heute in der Sendung aufgetaucht? Ja, schenkt mir meine Schlüpper, wäscht mir meine Schlüpper. Das war gewissermaßen das, worauf jetzt 2 3/4 Stunden lang gewissermaßen aus männlicher Perspektive die Frau reduziert blieb. Das ist ziemlich schade. Ist hart, oder? Naja, hart würde ich nicht sagen. Ist schon hart, finde ich. Ja. Finden Sie nicht? Also ich schäme mich sehr hier für die Anrufer. Ja, ich nehme das aber nicht ganz so ernst bei solchen Leuten. Es gibt ja dann doch noch auch Menschen, die das nicht so sehen. Naja, die haben es ja jetzt auch nicht so dezidiert. Aber wenn die Rede mal so zufällig auf Frauen kam, dann ging es irgendwie um Wäsche waschen oder Schlüpper schenken. Ja, naja. Hast du denn schon mal einem Kerl Schlüpper geschenkt? Bruder, Vater, Freund? Nö, eigentlich nicht. Also ich kann mir andere Sachen einfallen lassen. Ich frage mich auch, was haben die immer für Frauen, für Menschinnen um sich, die ihnen Schlüpper schenken? Wie? Wenig Ideen, unkreativ. Wobei ich finde es schon, also in gewisser Weise finde ich es ausgesprochen kreativ, weil ich käme nie auf die Idee, irgendjemandem Schlüpper zu schenken. Okay, wenn du Muss man schon irgendwie, also wirklich total überschießende Fantasie haben. Wenn man so sagt, oh, jetzt muss ich dem irgendwas schenken, also Fantasielose sind dann Blumenbücher, Dings da. Also sie sind sicher kulturvoll und relativ imagemäßig gut angesehen. Aber Buch, CD, Blumen? Naja, das machen sie alle immer, oder? Ja. Oder noch schrecklicher ist ja, was selbst gebasteltet. Du bist wahrscheinlich auch so eine, die selbst gebastelte Sachen verschenkt. Ja, ich mache immer irgendwas. Echt? Und macht Freude. Boah, ja, das glaube ich dir, aber dem, der beschenkt wird, doch nicht. Doch. Der überlegt bloß, wie lange das jetzt anstandshalber irgendwo stehen lassen muss, bis er wegschmeißen kann. Na, was war das Letzte, was du gebastelt hast, was du jemandem geschenkt hast? Ein Papierkorb? Ja. Ja, den hat er doch gleich in denselben geworfen, nehme ich mal an. Der hat auch als Papierkorb genutzt. Ach so, naja, dann geht's. Wie bastelt man denn Papierkörbe? Na, irgendwie aus Weidestöcken. Warte, hast du geflochten, einen Papierkorb geflochten? Ja. So weidemäßig geflochten? Ja. Na, woher kannst du denn das? Naja, ich weiß nicht, ich habe da mal irgendwie so einen Kurs. Du hast einen Weideflechtkurs belegt? Ja, einfach mal so. Wo denn? Naja, das war irgendwo, das war in Bayern noch. Mein lieber Scholli, da bist du nach Bayern gefahren, um einen Weideflechtkorb... Nee, ich hab da mal gewohnt. Warum ditte? Naja, weil meine Eltern früher da gewohnt haben und deswegen habe ich zwei Jahre auch da gewohnt. Warum sprichst du denn überhaupt gar nicht bayerisch? Ich habe mir das nicht angewöhnt. Meine Eltern haben da auch drauf geachtet, dass ich da nicht wirklich bayerisch spreche. Bist du da geboren? Nee, geboren bin ich eigentlich in Frankfurt. Oder Main? Genau. Na, wo denn oder? Oder, entweder oder. Mein. Frankfurt entweder, also das ist Frankfurt entweder praktisch. Nee, das ist Frankfurt entweder. Nee, mein. Nee, entweder. Na gut. Mann, das ist echt eins meiner genialsten Wortspiele, von denen ich mir einbilde, sie mir selber ausgedacht zu haben. Ich bin so stolz. Es gibt zwei Frankfurts. Eins entweder und das andere oder. Entweder oder. Frankfurt entweder oder. Nee, mein. Na, immer noch nicht kapiert. Wie alt bist du denn? Na, 21. 21? Ja. Bin ich der Erste, der dir Begriffsstutzigkeit bescheinigt? Nö. Na ja, gut. Dann flieg mich auf der sicheren Seite. Ansonsten wäre ich jetzt in Zweifel nicht kommen. Aber es scheint ja noch andere Menschen meine Auffassung zu geben. Ist man nicht so alleine, ist schön. Ja, wa? Ja. Möchtest du mich mal mit total geheimnisvoller Stimme erleben? Ja. Ja? Ja. Dann musst du mal kurz, dann musst du mal kurz einen Moment Geduld haben. Schaffst du das? Ja. Bist du ja sicher? Ich denke, ich verkraft es. Hallo? Ja? Bist du noch da? Ja, ich bin noch da. Hört mich nicht total gruselig an? Nee, aber man... Wieso denn nicht? Total schlecht so. Wie? Man versteht dich nur schlecht. Ja, aber darüber hinaus hört mich doch auch total gruselig an. Ja, ich fürchte mich ganz doll, ich zitter. Naja, zittern sollst du nicht, aber ein bisschen strange. Wie vielleicht ein Mörder. Mörder? Per Anruf Mohawk. Entschuldigung. Ja, mach mal bloß das Licht aus. Und dann stell dich mal mit dem Rücken zur Gardine und schon kommt der Mörder rausgeflutscht und will dir so ein Drahtseil um den Hals legen. Und du stehst da und tastest in letzter Hilflosigkeit auf dem Schreibtisch rum und da ist eine große Schere und dann machst du ihn am Knacks so nach hinten und stichst ihn in die Brust. Und der Mörder fällt in so einer Drehung zusammen auf den Rücken und rammt sich die Schere voll durchs Herz und ist tot. Naja, was soll ich dazu sagen? Wird bei uns schwierig. Wir haben so 4 Hunde und... 4 Hunde, na und? Nee. Naja, da gibt man so ein vergiftetes Leckerli und dann krepieren die Köter. Glaube ich nicht. Doch! Wieso glaubst du nicht? Denkst du, Hunde, man kann Hunde nicht vergiften? Doch, aber es wird schwer bei uns dann. Wieso? Naja, mach mal deine Stimme wieder normal und dann verstehe ich dich auch wieder besser und dann lässt sich das viel einfacher unterhalten. Nein. Habe ich jetzt irgendwas in dir ausgelöst? Nö. Okay. Ausgelöst. Was denn ausgelöst? Ich weiß ja auch nicht, du warst gerade so... Ja, 4 Hunde, eine junge Frau, begriffsstutzig und 4 Hunde. Da ist man ja doch auch ein bisschen desorientiert. So, Frau, wie machen wir denn jetzt mal hier eine vernünftige Sendung? Eine nutzvolle Sendung. Na, aber du hast doch angerufen. Genau, auf den Aufruf hin, dass... Was kannst du der Praktik was sagen? So. Was denn? Naja, Sparen ist wirklich richtig praktisch und man kann es auch richtig gut, also... Ja, aber möchtest du einen Freund haben, der 3 Schlüpper für 5 Euro trägt? Nee, das nicht. Naja, aber siehst du, spart ist es. Na, woran soll man sparen? An Schlüppern soll man nicht sparen. Nee, zum Beispiel... Woran soll man denn noch nicht sparen? Schlüpper soll man nicht sparen. Woran noch nicht sparen? Ich würde zum Beispiel sagen, Leute, die essen gehen oder so, die sollten aufhören damit oder... Nein, du warte noch. Nee, du sollst ja nicht sagen, woran man sparen soll. Du sollst sagen, woran man nicht sparen soll. Weil du jetzt der Meinung bist, an Schlüpfern soll man nicht sparen. Nee, man soll an dem sparen, was man eben entbehren kann. Naja, Schlüpper kann man doch entbehren. Nee, nicht wirklich. Nee, da kann man nicht entbehren, aber deswegen kann man ja auch sparen. 3 Schlüpper für 5 Euro, ist doch prima. Das kann ich auch machen, also ist cool. Weil. Na, aber eben hast du gesagt, das ist nicht so toll. Naja, an Schlüppern sparen, weiß ich nicht. Also das ist so mein Fall. Na, aber wenn jetzt dein Freund sich vorstellt oder jetzt zu deiner Mutter geht und sagt, er würde jetzt gerne um die Hand von Neymar anhalten, aber er trägt nur 3 Schlüpper für 5 Euro. Na, solange die nicht gerippt sind so, ist mir das egal. Wieso denn? Naja. Wieso dürfen die nicht gerippt sein? Die Rippe ist ja total praktisch, weil die Rippen erhöht praktisch verdoppelt die Oberfläche im Grunde. Und die ist ja natürlich total wichtig für die Schweiß absorbierende und abtransportierende Funktion des Schlüppers. Darum trägt man den ja. Und wenn er gerippt ist, dann ist die Oberfläche praktisch doppelt so groß wie ein Fußballplatz. Die Oberfläche, wenn man die so auseinanderziehen würde. Ach. Und damit ist er dann jetzt gewissermaßen unter hygienischem Gesichtspunkt total effektiv. Verstehst du? Und du setzt jetzt gewissermaßen deinen Schönheitsbegriff über die hygienische Funktion des Schlüpfers. Das musst du mir irgendwie erstmal beweisen. Was muss ich dir beweisen? Naja, dass die Gerippten hygienischer sind und dass sie ein Fußballfeld reizen. Naja, Fußballfeld ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben. Na, nimm doch mal eine Zeitungsseite. Und wenn du die jetzt so klein kniffelst, so immer in so alle 5 Millimeter einen kleinen gewissermaßen so Streifen faltest. Ja. Verstehst du? Faltest, das entsteht so eine Art wie so eine Ziehharmonika. Mhm. Ja, und jetzt, so musst du dir den Rippenschlüpper vorstellen. Und wenn du jetzt eine ganze Zeitungsseite oder sagen wir mal ein DIN A4 Blatt so faltest, dann ist es plötzlich nur noch 10 Zentimeter lang. Und wenn du jetzt ein glattes Stück Papier, was 10 cm lang drunter ist, legst, dann hat er natürlich eine ungleich geringere Fläche als die Rippe. Ja. Weil wenn du das auseinanderziehst, ist es zack 25 cm lang. Verstehst du, das ist der Effekt von Rippung. Okay. Von daher erfüllen die rippte Schlüpper ihre hygienische Funktion deutlich besser als glatte. Sehr interessant. Genau, aber du bist jetzt gewissermaßen ästhetisch orientiert, außen hui, innen pfui. Die Rippe darf er nicht sein, auch wenn er seine Funktion nicht erfüllt. Mann, Neimer. So das lässt jetzt auch auf ein gestörtes Verhältnis zur Hygiene schließen. Nee. Wie oft duschst du eigentlich im Monat? Ich bade täglich. Du badest täglich? Ja. Aber das ist auch ein gestörtes Verhältnis. Hast du das Gefühl, dass du praktisch so super saudreckig bist, dass du jeden Tag baden musst? Nee, aber mein nach der Arbeit. Was? So im Sommer nach der Arbeit und naja, jetzt ist aber kein Sommer und jetzt aber ja, na und auch nach der Arbeit arbeitest du denn? Arbeitest du praktisch total in der Kackegrube? Nö, das nicht. Sondern wo arbeitest du? Naja, als Tierarzthelferin. Als was? Als Tierarzthelferin. Als Tierarzthelferin? Mhm. Nee, da reicht aber, wenn man sich die Hände wäscht. Nee, teilweise hat man einfach auch mit Pferden zu tun. Und da kommen die mit dem Pferd in die Praxis zu euch? Ja. Und dann steht ein Pferd im Wartesaal und dann so noch Omas mit Katzen und einer mit einem Papagei und einer mit einem Hund, der hinkt oder wie. Nee. Und dann steht ein Pferd und er sagt einfach mal so, der Nächste bitte. Und dann reitet er, wird er in die Praxis, reiten die in die Praxis ein? Nee, so ist es nicht. Mein lieber Charlina, du erzählst ja Sachen. Na, aber da fragt doch mal Frau Doktor nach gerippten Schlüppern. Ja, mach wegen ich. Der Funktion. Ja. Wegen der hygienischen Funktion. So, woran würdest du denn nicht sparen? Woran sollte man denn nicht sparen? Woran man nicht sparen sollte? Ja. Also an Schlüppern kann man ruhig doch sparen, sagst du. Heutzutage kann man irgendwie ja nichts nicht richtig nicht sparen. Wieso denn nicht? Naja, weil alles... Man kann doch sagen, zum Beispiel an teurem Pfeifentabak sollte man nicht sparen. Oder an Pfeifentabak sollte man nicht sparen. Der Billige ist Knaster und stinkt und guter, da zieht edles Aroma durch den Raum. Naja, ich würde mir zum Beispiel nie irgendwie Tabak kaufen oder so. Ja. Und selbst drehen, ja, weil es einfach nicht schmeckt. Naja, ja, Pfeifentabak selbst drehen ist sowieso blödsinnig. Wieso schmeckt, was schmeckt denn da nicht? Naja, das ist... Rauchst du? Ja. Das schmeckt nur anders. Ja, aber ja, ja. Nicht mein Fall. Aber woran würdest du denn nicht sparen? An Filterzigaretten? Aha. Nee, jetzt ist aber aus der Not geboren, oder? Ja, so ein bisschen. Da habe ich dich aber praktisch auch wieder hingetragen. Auch. Ja, meine naja, kleine Begriffsstütze. Essen. Wie? Gutem Essen. An gutem also, Essen, aber eben hast du doch gesagt, essen jenen, nicht essen jenen. Da kann man sparen. Naja, aber qualitativ gutes Essen, also zu Hause auch. Nee, zu Hause ist ja nicht qualitativ gut. Wenn ich gut essen will, dann muss ich weggehen. Zu Hause passiert mir das nicht. Könnte man noch sparen. Wie isst du denn gut zu Hause? Naja, ich kaufe mir einfach gutes Essen. Also, was denn? Eine schöne Tiefkühlpizza? Nee, das nicht. Was, sondern was denn? Paprika und also richtig Lebensmittel. An Lebensmitteln sollte man. Richtig Lebensmittel. Ja, Öko, so Öko? Öko? Öko-Lebensmittel? Öko? Das auch, ja. Na, auch oder nicht? Ja. Ja, was denn? Deine Tomaten kaufst du jetzt praktisch nur öko-bäuerisch? Naja, Fleisch vor allem. Öko? Ja. So, fällt ja nicht immer in der Praxis mal was ab? Nee. Sicher nicht? Würde ich nicht essen. Du arbeitest doch da. Und nee. Ich meine, ob du in den Laden gehst und Tierfleisch kaufst oder du das gleich von der Arbeit mitnimmst. Das ist doch deutlich billiger. Und dann könnte ja Frau Doktor mal nochmal kicken, ob da Trichinen drin sind. Ja. Ja, oder ob das anderweitig verseucht ist. Nee, ist aber nicht so. Was ist nicht so? Ist nicht verseucht? Macht sie nicht? Nee, macht sie nicht. Machst du nicht? Nee. Sie würde das vielleicht machen, oder? Glaube ich auch nicht. Wieso denn nicht? Was denkst du, wie gut Hund schmeckt? Ich glaube, die Besitzer wären nicht so erfreut. Naja, man kann ja mal sagen, nee, das wird hier nichts mehr. Erstens wird nichts mehr und zweitens kostet die Behandlung 2.800 Euro. Da müssen wir Computertomographie machen. Und außerdem braucht man künstliche TÜV-Gelenk. Naja, und schon wieder hätte man einen leckeren Hund in der Pfanne. Mensch, Maya, sparen ist deine Stärke aber auch nicht. Nö, also ich spare eigentlich schon. Also ich habe zum Beispiel kein Auto. Ja, im Auto sollte man aber nicht sparen. Findest du? Ja. Warum? Ja, wenn man ohne Auto nicht Auto fahren kann. Richtig. Ja, ist doch scheiße. Gut erfasst so. Ja, naja, wenn man mal Auto fahren will, dann ist doch blöder. Und was fährst denn du, Fahrrad? Ja. Und, dann denkst du, meinst du mal, am Fahrrad sollte man nicht sparen? Oder fährst du so eine Hollandgurke? Nö, ich fahre so eine Hollandgurke. Du fährst eine Hollandgurke? Ja. Also dann sparst du auch am Fahrradfahren? Ja. Am Fahrrad? Ja. Woran sparst du denn nicht? An Kosmetik? Ja, nee, überhaupt wann nicht. Wann ja, nee? Überhaupt nicht, keine Kosmetik. Ach, bist du so eine Naturschöne? Der so quasi Wasser reicht? Weiß ich nicht. Na, musst du doch wissen. Nee. Hast du nicht hin und wieder mal die Versuchung, oder nimmst du ein Edding oder was? Wenn nein. Jetzt gewissermaßen die Augenkonturen zu hell sind. Nö, eigentlich nicht. Die sind was denn? Dunkel. Was sind die? Die sind dunkel. Die Augenkonturen sind dunkel? Ja. Wie werden die denn dunkel bei dir? Hast du da drin tätowiert? Hast du schon mal ein Edding genommen, der sich nicht abwaschen lässt oder wie? Naja, aber so ein Kajalstift, der ist doch auch nicht schlecht. Nee, ich nehme sowas überhaupt nicht. Überhaupt nicht? Nee. Ach, und dann läufst du so praktisch so mit Ziegenwimpern blasshäutig durch die Gegend? Nee, nicht blasshäutig. Und mit so aufgesprungenen, farblosen Lippen? Nee. Außer wenn du zu lange im Wasser warst, dann sind sie schon mal blau. Nee, meine Mama kommt aus Arabien und deswegen ja. Habe ich eine leichte, dunkle Tönung. Ach so. Ach, stimmt. Bist du quasi naturkosmetisiert? Kann man sagen. Sparst du jetzt praktisch daran? Ja. Ha. Woran sollte man denn nicht sparen? Mensch, Neimer, wir kommen hier irgendwie nicht weiter. An einem guten Leben, ich weiß nicht. Na wie denn? Man sollte sich Zeit nehmen. Ja, aber ein gutes Leben ohne Auto ist das schon mal jeder, ja nicht. Zeit, an Zeit sollte man nicht sparen. Zeit sollte man sich mal irgendwie nehmen, wenn man... Wieso? Wie meinst du Zeit verplempern oder was? Ja. Verplempern? Na, verplempern ist ja genau das Gegenteil von sparen. Ja, nicht verplempern, sondern? Sondern leben, Erfahrung machen, das tun. Wie denn? Wie denn? Naja, jeder Mensch hat ja irgendwie, ich weiß nicht, Bedürfnisse so. Ja, was denn für Bedürfnisse? Und jeder sollte die halt so ausleben und... Was denn? Immer, die sollten sich alle Hacke saufen, nur weil ihnen danach ist? Naja, wenn sie die Erfahrung machen müssen. Ja, ist ja keine Erfahrung, die man macht. Also das erste Mal ist vielleicht Erfahrung. Beim zweiten Mal ist es doch nur noch Birne zu dröhnen, oder? Ja, das stimmt. Ja. Aber hast du denn die Erfahrung schon mal gemacht? Nee. Aber die sollte man doch vielleicht mal machen, oder? Ich denke mir, sie ist unnötig. Wieso ist sie unnötig? Naja, warum soll ich sie denn tun? Also wenn ich schon von vornherein weiß, das bringt mir nichts. Na, weißt du doch vorher nicht. Vorher kann man es doch nicht wissen. Naja doch, ich meine, wie ich denn? Ja, ich sehe es ja bei denen, die halt dann immer weiter... Ja, aber du siehst es ja nur von außen, du weißt ja nicht, wie die von innen ist. Ja, will ich aber auch gar nicht, weil ich einfach sehe, wie der Mensch sich verändert und ich diese Veränderung nicht... Ja, vielleicht würdest du dich anders verändern. Hä? Naja, wenn der Mensch sich dahin verändert, dann heißt es ja noch nicht, dass du dich dann auch dahin veränderst. Du bist ja ein anderer Mensch. Ja, klar, bin ich, aber... Aber? Es ist meistens immer ins Negative und... das möchte ich einfach nicht. Neimer, ich würde sagen, wir machen hier erstmal Schluss. Ja, würde ich auch sagen. An der Stelle. Ja. Schön, viel Spaß morgen beim Tierarztbesuch. Ja. Okay, tschüss. Проверяю готовность. Первый. Второй. Третий. Начинает счет. Пять. Четыре, три, два, старт! mit dem Kernkraftwerk Fessenheim im Oberelsass in Verbindung. Hier die telefonischen Nachrichten vom Freitag, den 5. Dezember 2003. Die beiden Blöcke haben diese Woche dem Netz die verlangte Leistung geliefert. Proben mit Schwaden. Am Mittwoch, den 10. Dezember, werden Wasserdampfschwaden, die nicht radioaktiv sind, über Block 1 zu sehen sein. Diese programmierten Proben werden Lärm veranlassen. Sie finden jedes Jahr statt. Übungen. Eine innere Sicherheitsübung hat sich am Freitag, den 28. November, abgespielt. Diese simulierte einen Zwischenfall auf dem Hauptabkühlungskreislauf des Hauptkreislaufes. Zwei Evakuierungsübungen der Verwaltungsgebäude, eine am Morgen und die andere am Nachmittag, haben sich am Dienstag, den 2. Dezember, stattgefunden. Die verschiedenen Übungen erlauben regelmäßig die Mobilisierung der Intervenierungsmannschaft und die Wirksamkeit der inneren Organisation zu prüfen. Willkommen in der Maison des Energies. Die Maison des Energies ist jeden Mittwoch und Sonntag von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Da werden Sie alle Produktionsmittel, um Strom herzustellen, entdecken. Die Wasserenergie, die Atomenergie, die Erdewärmeenergie, die Sonnenenergie und die Windenergie. Die Maison des Energies befindet sich neben Wasserkraftwerk von Fessenheim. Besichtigung für angemeldeten Gruppen an folgender Telefonnummer: 00 33 3 89 83 51 23. Wir wiederholen: 00 33 3 89 83 51 23. Die Besichtigung ist kostenlos. Andererseits können Sie die ganze Aktualität des Werkes und Informationen über ÖDF bei www.edf.fr auf Internet finden. Vielen Dank für Ihren Anruf und auf Wiederhören. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So, Kinder, ob wir jetzt hier heute eine Praktik. Heute kriegen wir keine praktische Sendung mehr hin, aber vielleicht kriegen wir mal, sagen wir mal, so eine Richtung für wie eine wirklich eine total praktische Sendung mit hohem Gebrauchswert aussehen könnte noch hin. Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Naja, hallo. Hallo? Ja, wer bist denn du? Hallo. Hallo, hallo, David. Du sag mal. Ja, gerne. Wenn ich was die eine mache, ist es ja sagen. Hör mal auf. Was denn? Du hast doch vorhin so ein geiles Stück von T-Rex gespielt. Ja. Ne? Mensch, und ich versuche jetzt schon über eine Stunde durchzukommen, wie man noch eine gebrauchsfähige Sendung hinkriegen kann. Naja, jetzt ist es zu spät, aber wir können es ja uns fürs nächste Mal merken. Ja. Was war denn jetzt mit T-Rex? Ja, 2 Stunden lang das Stück spielen. Get it on? 2 Stunden lang Get it on? Aber das hätte hohen Gebrauchswert, meinst du? Auf jeden Fall. Für wen denn? Was? Für wen denn? Ja, für mich auf jeden Fall. Für dich auf jeden Fall? Ja, 100%ig. Ach so. Ja, da krieg aber Ärger, glaube ich. Wieso, mit wem denn? Ach so, weiß ich auch nicht. Ja, also. Meinst du? Was läuft denn da bei dir im Hintergrund an Musik? Was hörst du denn jetzt für eine andere Musik? Das ist Klassikradio. Ach, mach mal ein bisschen lauter. Das ist echt geil. DJ Yundal. Der macht, der, die Sendungen von dem werden wöchentlich, Quatsch, täglich ausgestrahlt. Nur am Wochenende, glaube ich, nicht. Wie heißt der? DJ Jundal. DJ Jundal? Mhm, ist echt empfehlenswert, wahrhaftig. Aha. Das läuft von 10 bis, ja genau, zur Zeit Blue Moons. Aha. In den 3 Stunden läuft das immer. Lass mal hören. Modern Music. Das klingt aber auch. Das klang jetzt auch ein bisschen abschreckend dazwischendurch. Ja, das ist jetzt auch schon, glaube ich, jetzt zu Ende. Meldet der sich. Der hat ja noch eine Dreiviertelstunde, wenn es bis 1 geht. Meldet der sich. Meldet sich der DJ Jundal auch mal zu Wort? Ja, sagt nee, der mal? Nee, der stellt die Sachen nur zusammen. Die spielen das da ab. Ach so, echt? Und das ist, glaube ich, auch nur. Vielleicht habe ich mich auch um eine Stunde vertan. Keine Ahnung, kann schon sein. Naja, gut. Also dann ist es jetzt ja nicht mehr DJ Jundal. Nee, aber schämst nicht. Du dich nicht, mich anzurufen und eine andere Sendung zu hören? Nee, nicht die Bohne. Nee, echt? Ja, nicht? Nee, überhaupt nicht. Ach, da rufst du jetzt aber so ins Dunkle an und weißt du überhaupt gar nicht, was für eine Sendung jetzt hier ist? Doch, ich habe vorhin ja zugehört, zu Anfang noch. Ach, und dann? War auch echt amüsant, aber ich hatte nur dann keinen Bock mehr. Ich wollte lieber ein bisschen relaxte Musik hören. Ein bisschen was für Musik? Relaxte Musik. Relaxte Musik. Davon kann ich ja, nee, ist ja meine nicht. Nicht unbedingt. Meine ist ja leckste Musik. Ja, okay, T-Rex war aber doch geil. Ja, logisch, na geil ist er, aber nicht relaxed. Doch, finde ich. Meine Musik. Das Stück finde ich echt absolut relaxed. Relaxed, echt? Voll. Naja, nee. Also ich finde es echt super cool. Das nächste ist super cool und relaxed. Mann. Wobei, ich habe ja sowieso noch eine andere Musik, die ich auch spielen wollte. Ich wollte das große Hartmut König Revival endlich wieder mal einläuten. Ach ja, und das Ding mit dem Schneidezahn, wie hieß das? Ja, genau. Das war ja wohl auch super. Das ist ja echt klasse. Wo hast du das ausgegraben, Mann? Naja, das ist eine schöne CD. Sissy Kraner hat mir Wolle mal geschenkt. Was denn? Das hat mich köstlich amüsiert. Na, das freut mich ja. Dass ich hier Klassikradiohörer also zu amüsieren verstehe. Bin echt stolz drauf. Das war echt klasse. Ja. So. Ja. Ach, das war jetzt dein Vorschlag, was eine praktische Sendung betrifft. Ja, klar. Eine Sendung lang T-Rex. Naja. Okay. Im Grunde eine andere Form von Klassikradio, oder? Wenn man so will. Ich danke dir für deinen Anruf. Mach's gut. Tschüss. So, jetzt müssen wir ganz schnell mal hier Hartmut König Revival noch einläuten und dann wird gleich weiter telefoniert. Sag mir, wo du stehst. Der Klassiker schlechthin. Ach, ein super Song. Sag mir, wo du stehst. Sag mir, wo du stehst. Sag mir, wo du stehst. Und welchen Weg du gehst. Sag mir, wo du stehst. Sag mir, wo du stehst. Sag mir, wo du stehst und welchen Weg du gehst. Zurück oder vorwärts, du musst dich entschließen. Wir bringen die Zeit nach vorn Stück um Stück. Du kannst nicht bei uns und bei ihnen genießen, denn wenn du im Kreis gehst, dann bleibst du zurück. Sag mir, wo du stehst. Sag mir, wo du stehst und welchen Weg du gehst. Du gibst, wenn du redest, vielleicht dir die Blöße, noch nie überlegt zu haben, wohin. Du schmälerst durch Schweigen die eigene Größe. Ich sag dir, dann fehlt deinem Leben der Sinn. Sag mir, wo du stehst. Sag mir, wo du stehst. Sag mir, wo du stehst und welchen Weg du gehst. Wir haben ein Recht darauf, dich zu erkennen. Auch nickende Masken nützen uns nicht. Ich will beim richtigen Namen dich nennen und darum zeig mir dein wahres Gesicht. Sag mir, wo du stehst. Sag mir, wo du stehst. Sag mir, wo du stehst. Und welchen Weg du gehst. Sag mir, wo du stehst. Sag So, Hartmut König. Genau, und hier jetzt weiter. Mit wenigstens alles. Ich weiß ja auch nicht, ob man jetzt hier noch praktisch in der letzten halben Stunde hier noch eine praktische Sendung draus machen kann. Kann ich mir schwer vorstellen, aber hallo? Ah, hallo? Mensch, was ist denn hier los? Hallo? Ja, hallo, Tagchen. Tagchen, wer bist du denn? Sag mal, hier ist einer deiner neuen treuen Fans im Bad und die können mir deine Sendung gerade. Neu? Neu? Hast du neu gesagt? Ja, ja, ich war letzten Dienstag war ich schon drin da. Achso, ne, der ist ja jetzt noch nicht so treu, oder? Ja, dieser Frontkastenhörer da, bist du da. Ah, was war ein Frontkastenhörer? Der Serias-Hörer. Ach so. Bloß ich krieg das heute mit, ich meine, deine Sendung, du bist schon ein bisschen so, also fast frustriert, oder was? Bloß ich finde doch ein Grund. Ich bin doch nicht frustriert. Ja, doch. Also ach Quatsch, ich bin doch nicht frustriert, ich doch nicht. Und, aber das ist doch ganz praktisch, die Sendung, ich meine, du zeigst doch den Leuten damit zum Beispiel, ich meine, wie verblödet zum Beispiel unsere Jugend im Grunde genommen ist. Ach. Ja. Stimmt doch nicht. Naja, na sicher. Also nein, na jetzt sag, naja, jetzt komm, jetzt. Jetzt hören wir kicken, was die alten Leute sagen. Jetzt sag doch mal, wie du, wie wir jetzt hier eine praktische Sendung machen. Also praktisch, also ich finde praktisch liegen einfach nur am Bett hier zum Beispiel. Ja, nur im Bett liegen. Machen sie doch alle. Mit meiner Marmeladenstulle und was und ich ja noch. Was hast du? Mein Brettchen mit der Marmeladenstulle. Brettchen mit Marmeladenstulle. Ja, na, das ist doch praktisch. Und naja, aber das klingt doch aber nach halt nach verkommener älterer ja, Generation. Dann ein bisschen auf und weiter mal und dann ist dann halt eben dann halbwegs die Luft. Naja, nee, aber jetzt, wie machen wir denn jetzt eine praktische Sendung? Du beschwerst dich hier über die jungen Menschen jetzt. Leg mal hin vor hier. Naja, jetzt zeig doch mal. Das ist schon mein praktischer Vorschlag. Das war, was denn? Das Radio liegt im Bett und knabbert ein bisschen was. Naja, warte, soll ich dir jetzt auffordern, legt euch alle mit einer Marmeladenstulle ins Bett? Naja. Na, und stell dir vor, die würden das machen, dann würdest du doch gleich anrufen und sagen, wie blöd sind die? Na, wie süß, nicht? Was? Wie süß. Wie süß? Naja, ich möchte jedenfalls keine Hörerschaft haben, die mehrheitlich im Bett liegt mit einer Marmeladenstulle. Da bin ich ja irgendwie total ins Zweifel. Hast du da auch noch Kuscheltiere oder was? Nee, habe ich leider nicht. Ja, bist du sicher? Ich bin halt entsorgt. Mann. Das Leben ist auch schon echt naja, ein bisschen ich hart. Ich bin immer praktischer als, wie der Vorschlag, der gerade vor mir da war, zum Beispiel 3 Stunden lang da bloß 4 Lieder zu hören. Fand ich nicht schlecht. Lied, ein Song. Ja, oder ein 2 Stunden lang, ein Song. Ist so super, natürlich. Naja, wenn du die 2 Stunden hinter dir hast, dann fällst du erschöpft ins Bett und frisst Marmeladenstullen. Ja, naja. Ja, ja, genau. Also insofern, ja, naja, siehst du. Das ist eine geile Droge, das glaubst du mir ja. Marmeladenstullen? Da kommst du drauf bei. Was für Marmelade nimmst du denn da? Na, nimmst du auch mal, ich nehme mir mal eine leckere Möwenpick-Konfitüre. Nö, ich hab grad Tamara und Erdbeerkonfitüre, das ist doch wunderbar. Was ist ein Tamara und wer ist Tamara, wer ist Erdbeerkonfitüre? Tamara liegt unter der Erdbeerkonfitüre. Ist auch praktisch, was? Was, beschmierst du deine Freundin mit Marmelade? Na, warum nicht? Das sind ja auch wieder Praktiken. Kannst du mir mal deine Freundin geben? Nee, die ist gerade aushäusig. Ach so, ich dachte, es sei Tamara. Die Marmelade heißt Tamara. Die Marmelade heißt Tamara? Ja, schmeckt gut, zu empfehlen, ja. Wie kann denn eine Marmelade Tamara heißen? Naja, ich hab mir das nicht ausgedacht, irgendein praktischer Mensch bei irgendeiner Werbeagentur oder was fürs Eck. Die heißt Tamara, aber ist sie teuer, Tamara-Marmelade? Die kostet bei Reichelt, was weiß ich, was die kostet doch, oder? Bei Reichelt, wer brabbelt denn da noch rum? Ach, ein Kumpel, der sitzt daneben. Und du liegst im Bette mit einer Tamara-Marmeladenstulle und ein Kumpel sitzt daneben? Ja, ja, der wollte sich jetzt... Mann, das sind ja wieder Verhältnisse hier. Sag mal, was hat er denn Kumpel zu tun? Hat er nichts zu tun? Das ist jetzt 12:30. Nee, der nüchtert gerade aus. Naja, und der fand es nur so traurig, dass es halt eben heute alles ein bisschen unpraktisch gelaufen ist. Ja, aber besonders praktisch klingt ihr jedem hier aber auch nicht. Ja, nur ich meine also da. Einer, der irgendwie im Sitzen am Bett vom anderen, der eine Marmeladenstulle frisst, ausnüchtert. Naja, sollen sich jetzt unsere jungen Menschen daran ein Vorbild nehmen, oder was? Ja, praktischer als 3 Schlüpper für 5 Euro, oder? Nee, 3 Schlüpper für 5 Euro ist total praktisch. Schmecken vielleicht nicht so gut wie man bei Tamara Marmelade, aber praktisch sind sie allemal. Also Schlüpper habe ich noch nicht gekostet, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie die schmecken. Ja, ich frag dich jetzt, ich frag dich jetzt nicht nach deinen Schlüppern. Lieber nicht. Das scheint mir jetzt heute schon alles jugendverderberische genug zu sein. Ja, eben, ja. Ja, wann ja, eben. Das ist nicht schön. Okay. Ich bin hier für Aufklärung zuständig. Ja. Ja, ich muss junge Menschen formen. Ja, um Gottes Willen. Natürlich. Da ist da nicht mehr zu gesprochen. Na, natürlich, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr. Und bei dir haben wir mit dem Hans zu tun. Naja, na, wenn die Bulman schon, ich meine, nicht mehr schafft, ich meine, also... Ja, die Bulman, die hat einfach ein falsches Konzept, die sollte nachts mehr Radio machen. Naja, um die jungen Menschen zu erreichen und alte Säcke mit Marmeladenstullen im Bett. Naja. Mein lieber Scholli, bin ich hier vom Familienministerium oder was? Ja. Lass uns über Gesundheitsreformen reden. Pflegeversicherung. Hast du ja da neben dir sitzen, oder? Du hast du ja neben dir sitzen. Pflegeversicherung in Blau. Ja. Weil, wie heißt du denn mit Vornamen deine Pflegeversicherung? Ich kenne keine Ahnung. Wie heißt denn der? Du weißt nicht, wie der Typ da an deinem Bett heißt? Anonym. Mein Lieber, da lässt der Fremde besoffen hoch. Hallo, Grüttner, Ecke Wolle. Ich wär verrückt, neben Wolle. Ja, aber wie sitzt das ist ein bisschen übertrieben, was du erzählt hast mit der Marmeladenstulle, weißt du? Wieso hat der da Blutwurst drauf und hat jetzt irgendwie von der Farbe auf Erdbeermarmelade geschlossen, oder was? Die Blutwurst ist eingefroren, der hat nichts im Kühlschrank. Ich muss nur das einkaufen bei ihm hier. Ja, bist du jetzt bei dir zu Hause, Wolle? Nee, ich rufe übrigens. Du bist bei dem zu Hause? Ja, ich rufe das erste Mal seit, ich habe noch nie eine Sendung gehört, im Spandau bei Hasenhorst, glaube ich, heißt das hier. Ja. Und, wie ist, muss ein irres Erlebnis sein. Ja, das ist ja so ehemaliger Führerbunker, oder was das hier, Führerbunkerhäuser, oder wie sich das nennt hier. Ja? Und da liegt der im Bett im Führerbunker? Haus? Führerbunkerhaus, ja. Früher waren das Nazi-Bauten, die sind nach dem Krieg zerbombt worden und haben sie wieder aufgebaut. Und heute sitzen pazifistische Marmeladenstullenfresser drinne. Ja. Ich bin ja Frieden. Und du versuchst auszulüchtern, warum wissen ja deinen Vornamen nicht, Wolle? Na, ich hab vorhin zu dir gesagt, misst mal auf, wenn du da anrufst, dann, du kennst mich nicht. Ach so. Weißt du, weil da hatte ich die Wisse, wo man so sagt, das erste Mal angerufen oder das zweite Mal angerufen. Also ist schon ein Bekannter von dir. Ja, also ich habe gedacht, du kennst mich aber nicht, halt gesagt, also meinen Namen. Ich habe mit dir nichts zu tun, bei guten Anrufen. Ist ein guter Bekannter von dir? Ja, den habe ich jetzt vor 4 Wochen kennengelernt und ich glaube, das ist auch ein ganz, also guter Mensch. Oh, pass bloß auf, Wolle, achte bloß auf deine Telefonrechnung, Wolle. Ja, ich weiß nicht, du weißt ja, ich hab dir da mal... Naja, sag ich doch, pass bloß auf. Ja, ich hab da, naja, heute bin ich an Hasenhorst hier, du weißt ja, ich bin ein Verbrecher, wa? Ja, genau. Aber ist ja jetzt nicht dein Telefon, wa? Nee, jetzt kann man telefonieren. Jetzt können wir telefonieren bis zum Abwinken. Naja, aber du bist ja keine... Ja, schade, dass ich keine 0119-Nummer habe hier. Ah, ist das ein Ärger. Sonst würde sich das für dich wenigstens ein bisschen lohnen. Nee, ich glaube, das hat mir schon gereicht, Wolle. Wir haben jetzt die Sendung, ich habe deine Sendung gehört, ich dachte, Mensch, ja, wisst ihr, das ist ja auch bei den Hörern, die manchmal anrufen, du bist ja der Einzige, der eine Moderator, der sehr tolerant bzw. demokratisch ist und die einfach die Leute so rannimmt, wie sie kommen, wa? Aber ein Demokrat vom Herrn, genau. Und wenn so eine Tieflieger dazwischen sind und wenn sie sich vermehren, dann ist das ja für dich auch bestimmt auch anstrengend. Wolle! Gut. Ich danke dir für deinen Anruf. Willst du danken, ja? Viel Spaß noch dabei im Marmeladestulle essen, wa? Ich muss das sauber machen, jetzt wirst du. Ja. Also. Okay. Ciao. Wolle, tschüss. Tschüss. So, jetzt nochmal hier eine fetzige Musik. Ist eine Coverversion, deren Reiz sich eigentlich nur erschließt, wenn man das Original kennt. Aber dafür kann ich jetzt nicht sorgen. Das Original ist eigentlich von Feeling B. Artig. Wer will denn artig sein? Punk. Und das jetzt aber... von einem, ich weiß nicht wie vielköpfigen Männerchor gesungen. Rotkehlchen singen Feeling B, a cappella. Eine wunderbare Platte, die ich jetzt irgendwie eine Weile wieder vergessen habe, die mir von einer längeren Weile, hier ist der Brief noch dabei, steht da ein Datum, oh Gott, von einem Jahr zugeschickt wurde und die ich erst eh nur als B-Mai gespielt habe. Rotkehlchen singen Feeling B, a cappella. Ja, wollen wir artig sein. Immer wollen, immer artig sein. Bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom. 35, das Wetter in der Nacht lockert die Wolkendecke ein bisschen auf und es bleibt meistens trocken. Die Temperaturen sinken auf 9 bis 6 Grad. Am Tag erwarten uns wieder viele Wolken und Regenschauer. Die Höchstwerte liegen zwischen 15 und 18 Grad. Und jetzt die Meldungen mit Matthias Kerkhoff. Amerikanische Soldaten haben das Hauptquartier der Bewegung des radikalen Schiitenführers El-Sadri in der irakischen Stadt Karbala angegriffen. Dabei setzten sie nach Angaben von Augenzeugen auch Panzer und Hubschrauber ein. Die Milizionäre von El-Sadris Armee hätten das Feuer erwidert, heißt es, es habe mehrere Tote und Verletzte gegeben. Bundesaußenminister Fischer hat nach dem Folterskandal im Irak von den USA Konsequenzen gefordert. Fischer sprach in Washington mit US-Außenminister Powell. Er sagte, Amerika müsse die Verantwortlichen zur Rechenschaft ziehen. Die Berlin Tourismus Marketing GmbH rechnet damit, dass die Love Parade in diesem Jahr definitiv abgesagt wird. Das hat Gesellschaftschef Nerger der Berliner Zeitung gesagt. Es fehle noch immer eine 500.000 Euro. Dadurch würde es schwer, die Love Parade bis zum 10. Juli zu organisieren. Im schottischen Glasgow hat es eine schwere Explosion in einer Kunststofffabrik gegeben. Dabei sind mindestens 4 Menschen getötet worden. Laut den Behörden liegen noch mindestens 5 Opfer unter den Trümmern. Über die Ursache des Unglücks weiß man bisher noch nichts. Der Verkehr auf Fritz mit einer Meldung von der A13 Dresden Richtung Schönefelder Kreuz. Zwischen dem Dreieck Spreewald und der Anschlussstelle Rago fährt ein Schwerlasttransport. Überholen ist nicht möglich, bitte Vorsicht. Kommenden Samstag. Dance Under the Blue Moon Spezial. Live vom neuen Electronic Music Label Forum Camp Music. Mit den Electronic Music Labels V-Pitch Control, VMF Rack, Playhouse und Gigolo. Und natürlich mit Anja Schneider. Dance Under the Blue Moon Spezial. Kommenden Samstag ab 22 Uhr live und direkt aus dem Motopark Oschersleben vom neuen Electronic Music Label Forum Camp Music. Und im Radio. Dreiste Musik. Fritz. Dance, Dance, Dance, Dance. Jetzt hören wir uns mal Per Ubu an. Ubu Dance Party. Bü, und weil das mit Sicherheit wieder Musik ist, die außer mir Kinder zu schätzen weiß, spielt mal hier ein bisschen selber ein bisschen Beifall ein. Ja, super. Ja, Pell Bü. Ja, Pell Bü war das. Ja, toll. Ja, mit dem wunderbaren David Thomas, der für den Gesang zuständig ist. Pell Bü, spitzenmäßig, oder? Ah, yippie, genau. Sollte öfter gespielt werden. Finde ich. Na, liegt an mir. Ja, klasse. Pell Bü war das nämlich. Spitzenband. Mein Lieblingsband. Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja, ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Kinderregie, eine praktische Sendung wird es heute wahrscheinlich nicht mehr, oder? Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Aber wir haben ja nicht mal die Idee dafür gewonnen, wie die nächste eine praktische Sendung werden könnte. Warte, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Das ist eine Sisyphos-Arbeit hier. Ah, ein Terror der Vergeblichkeit. Warte, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Wie soll ich mir da heute Abend im Badezimmerspiegel ins Gesicht schauen können? Warte, oh, nach so einer Sendung. Mein lieber Scholli. Da werde ich wieder mit einem Migräneanfall ins Bett fallen, wahrscheinlich. Wie schön ich mir gedacht habe, dass das hier vielleicht eine praktische Sendung wird, die richtig volle Pulle Nährwert hat. Kalorien, Mineralstoffe und die lebenswichtigen Vitamine. Das wird heute nichts mehr. Ach, vielleicht sollte ich mich hier aus dem Fenster stürzen. Hat aber auch keinen Sinn, weil das beschissene Studio hier zu ebener Erde gebaut ist. Hallo. Ah, oh nee, das ist mir zu depressiv. Hallo. Ah, das ist ohne Scheiß. Hallo. Tachchen, Kuttner. Hey. Tach. Na? Jetzt frag mir nicht, wie geht. Nee, ich lasse es. Ja, das ist wohl das Beste. Ey, echt cool, ich bin noch dran gekommen. Das ist spitze. Ja. Ja. Ich hab eine Idee für eine... Ach, total. Was denn? Ja, pass auf. Hey, du kiffst zu viel, mein lieber Freund. Das hört man an diesen Kichern. Das sind Kifferkichern. Naja, okay, kann sein. Stimmt, oder? Naja. Siehst du, das höre ich auf Distanz. Ich bin echt ein Fernheiler. Ja, glaubst du nicht? Na, doch. Doch, ich habe schon geprellte Knie geheilt, per Telefon. In der Sendung, on air, live. Cool. Ja. Schon beeindruckend. Hör auf zu kiffen. Du wirst blöde, wie alt bist denn du? 23. Mein Lee, und wie lange kiffst du schon? Ach, naja, also... Seit wann? 17. Oh, setz mal 2 Jahre aus. Ey, Moment. Wieso denn? Ich hab hier eine krasse Ecke, ey. Also ich kiffe eigentlich relativ unregelmäßig. Ja? Na trotzdem, setz mal 2 Jahre aus, besauf dich lieber, danach kannst du ja wieder weiterkiffen. Das ist auch scheiße. Naja, ist auch scheiße, klar. Eieiei. Ich bin auf einem guten Weg, was das angeht. Meinst du? Ja. Wieso denn? Hast du jetzt eine ordentliche Freundin gefunden, oder was? Ach, naja, das nicht. Naja, was hält denn das Leben zusammen, wenn nicht eine Frau? Naja, das weiß ich auch manchmal. Aber Drogen auf jeden Fall nicht. Nee? Nee, Drogen halten das Leben nicht zusammen. Die bringen das Leben auseinander, genau. Naja, vielleicht. Aber was hat dich denn dazu gebracht, dein Leben zusammenzuhalten, zu versuchen? Keine Ahnung, gute Frage. Ah, naja, die gut. Wichtig sind. Was? Vielleicht Personen, die einem wichtig sind. Wer denn? Och, Familie, Bruder. Ja? Andere Leute, ja. Der hat gesagt, du sollst mal aufhören zu kiffen? Nee. Und hat er auch immer Kopfnüsse gegeben, um sich seine Argumente zu verstärken? Naja, ich meine das nicht. Also ist eigentlich eher umgekehrt, sagen wir es mal so. Was, du gibst ihm Kopfnüsse? Naja, verbal, also. Ach so. Ja. So, aber du hattest noch eine Idee, oder? Ja, genau. Genau, siehst du, das ist nämlich die Kiffer, die können sich immer nicht mehr erinnern, was sie eigentlich wollten. Naja. Die müssen dann immer von außen wieder hingebracht werden. Ich habe gedacht, dass man vielleicht diese Sendung natürlich nicht mehr, aber in der nächsten Sendung vielleicht versuchen könnte, ja, keine Ahnung, den Hörern mal die Hörer in die Kunst des Liebesbriefeschreibens irgendwie. Ach echt? Kennst du dich damit aus? Naja, nee. Aber wer schreibt denn heute nur Briefe? Schreibt nur alle E-Mails. Zum Beispiel an kuttner.de und wollen 1000 Euro gewinnen. Ja, genau. Also. Ja, und dann, die kommen auch, die kommen recht wortlos daher, diese E-Mails. Ja, genau. Aber ich finde, es gibt ja gute Liebesbriefe und es gibt schlechte Liebesbriefe und man hat ja vielleicht... Oder hast du einen guten Liebesbrief da, den du mal vorlesen könntest, den du vielleicht da geschrieben hast? Eine Durchschrift? Nee, das halte ich ja generell für ein Konzept der Sendung, weil ich das ja nicht so gut für so gut empfinden, wenn man als so Briefe, die man selbst geschrieben hat, vorliest, sondern dass man vielleicht eher Briefe vorliest, die man bekommen hat und vielleicht beim ersten Mal nicht verstanden hat oder erst Jahre später verstanden hat oder dass man gleich irgendwie begeistert war oder dass es einfach so schlecht war oder lächerlich oder so. Sowas finde ich eigentlich mal ganz interessant. Ach so. Liebesbriefe-Sendung. Naja, nun nicht gleich. Also muss ja vielleicht. Naja, ist ein Vorschlag. Muss ich ja jetzt auch nicht dafür gleich wieder schämen. Nee, naja, schämen tue ich mich auf keinen Fall. Ja. Naja, eine Liebesbriefe-Sendung. Naja, muss ich mal überlegen. Ja. Ist aber ein Vorschlag. Ja. Naja, wenigstens was, ne? Ja. Aber zufällig habe ich jetzt wieder eine Musik drin, die richtig eine Liebesbriefmusik quasi ist. Ach echt? Ja, einen Song, der wie ein Liebesbrief funktionieren könnte. Ey, du warte mal. Ja? Weil ich hab vielleicht doch einen Brief. Ach so, na dann lies mal vor. Hast du den geschrieben? Nee, ich nicht, nein. Wer denn dann? Den habe ich von meinem Bruder bekommen. Der schreibt dir Liebesbriefe? Ach Quatsch. Na, was denn? Nee, aber so, um das Ganze mal nicht so krass vielleicht auf Liebesbriefe zu beziehen, aber vielleicht auf, was weiß ich, irgendwelche Briefe. Aber ich muss den jetzt mal versuchen, ich weiß gar nicht, wo der ist. Warte, doch, der muss hier sein. Bruderbriefe. Wo der ganz genau ist, weiß ich nicht. Ich kam mal. Ja. Aber als ich den Brief bekommen habe zum Beispiel, da war ich ziemlich, verliebt in deinen Bruder. Ja, ziemlich berührt und ergriffen, sag ich mal. Ach so. Weil ich sowas nicht erwartet habe von ihm. Oder, erwartet, keine Ahnung. Ah, scheiße, das finde ich so dringlich. Wo wühlst du denn da? Na, in meiner... Brieftasche? In meiner alles... Na, da würde da aber hinpassen. In meiner Kiste, wo alles drin ist, was irgendwie nicht wegkommen darf. Und? Ist aber weggekommen in der Kiste, wo nicht wegkommen darf. Eieiei. Oh, jetzt ist kompliziert. Scheiße. Mein lieber Scholli, genau. Krass, ey. Oh Mann, ey, es glaubt's nicht. Ich finde ihn jetzt nicht. Das ist ja peinlich. Ah, dann hören wir uns das Lied an. Ja, dann mach. Den Liebesliedbrief. Ja. Liebesbrieflied. Ja, ich kann ja noch mal ein bisschen weitersuchen. Wir machen mal Schluss, weil ja andere Leute, die können, ich mach dann auch noch einen Schnelldurchlauf. Naja, okay, gut. Ja? Ich danke dir mal schon für deinen Anruf. Ja, tschüssi. Tschüss! So, und jetzt mal eine schöne Liebesbriefmusik von den Andrew Sisters. Ja, der Anfang schien mir jetzt hier nicht so geglückt. Den machen wir jetzt nochmal so und jetzt aber richtig und ich sag mal nichts. So Kinder, ihr seid aber ein bisschen unstrukturiert. Wenn die Musik läuft, ruft er ja alle an. Und wenn die Musik nicht läuft, dann liegt er. Na jetzt, aber oder hier, so ist die Nummer. Jetzt mal schnell durchlauf, jeder hat drei Sätze und dann ist gut. Dann sind wir praktisch am Ende. 0331 für Potsdam 70 97 110. Soll ich immer mit einem Knüppel hintreiben? Hallo, hast du jetzt noch drei Sätze zu sagen? Na, das war nicht. Hallo hier? Hallo, ich bin's nochmal, David. Na los, deine drei Sätze? Hab ich vergessen. Gut, hier ist Schnelldurchlauf. Hallo, drei Sätze? Ja, bist du schön. Ja, ja, schön. Hallo? Ja, hallo? Hallo? Na, Kinder, hier jemand? Ja, hier, ich, Tommy. Ich wollte hier nach Luko zum Erntedankfest. Was ist los? Ja, ich wollte hier nach Luko. Ja, wann ist denn das da? Was? Na, wann ist denn das? Na, Herrentagmäßig. Ach so, da bin ich nie da, kann ich nicht. Ah, ist das ein Jammer. Ja, das Leben ist scheiße, oder? Das ist so bitter. Ah, hallo, hier noch jemand, noch eine kurze Bemerkung? Jo, ich bin beim nächsten Mal für die Liebesbrief-Idee. Ah, spitze. Hallo? Hallo. Ja, ich hab so nicht drei Sätze, sondern einen. Na? Morgen ist auch noch ein Tag. Na, das ist doch eine Ansage. Hallo? Ja, moin, ist ja Ralle. Ja, hallo, Ralle. Ja, du suchst doch ein Thema. Naja, jetzt ist drei Sätze habe ich. Jetzt kannst du sagen, was du willst. Ist mir alle ideal. Ja, wie ehrlich jeder seinem Partner gegenüber ist. Ja, das ist doch aber unpraktisch. Meinst du? Ach so, ist es praktisch? Darüber ja, zu diskutieren? Ich alle wundern, wie treu sie alle sind, weißt du? Und wenn es drauf ankommt, dann... Wenn doch nicht. Naja, das wird aber gleich so Beziehungskram. Ja, kannst du auch recht. Mensch, wir sind ja nicht bei Domian. Oder bei Fliehe. Okay, vielen Dank für den Anruf. Tschüss. Schönen Tag noch. So, hier noch drei Sätze. Ja, Tag, kann ich meine Sätze auch in musikalischer Form äußern? Nein, mach. Okay. Jo Leute, ihr hört mich auf Fritz. Und das ist der Schwule-Tanzer. Schwule-Tanzer. Ja, yeah. Okay, das war's. Warte, ich habe nicht verstanden. Schwule-Kommissar, mein Junge. Was? Schwule-Kommissar heißt es. Schwulenkommissar? Schwulenkommissar, ja, das denken alle. Sprudelkommissar. Sprudelkommissar? Was ja. Soll das sein? Ja, das ist so das Frontlied von meiner Band. Ach so. Ja, und das wollte ich gerade mal so anstimmen zur späten Abendstunde. Ja, spitze. Okay, vielen Dank für deinen Anruf. Tschüss. Jo. So, hier noch eine Bemerkung? Die Sendung ist geil. Ah, hier noch eine Bemerkung, das weiß ich doch selber. Hallo, sag ich doch auf dir noch. Hallo? Ja, hallo. Ja, noch drei Sätze. Ja, und zwar, ich esse gerade Schokolade von der Firma Carina und würde aber viel lieber Alfred Ritter essen, weil ich bin nicht lesbisch und insofern finde ich es gerade ein bisschen unlecker, aber ich habe das eben erst festgestellt, dass die Schokolade von Carina. Dass du nicht lesbisch bist. Ah ja, gut, okay, danke. Hier noch drei Sätze. Mensch, Kinder, jetzt mach doch mal Tempo hier. Drei Sätze. Ich will nochmal T-Rex hören, bitte. Wird heute nicht. Hier nochmal drei Sätze. Tes yeux ne sont pas bleus, mais toi, tu es plus haut que le dieu. Ja. Et rien que nous voir toi, les deux, tout de suite je suis très heureux. Ah, mit Mühe vorgelesen. Oder hier noch eine Bemerkung, eine letzte? Ich liege in meinem Bett, würde aber jetzt gerne schlafen gehen. Macht er. Hier noch eine letzte Bemerkung? Hey, Kuttner, ich habe gerade drei Stunden an einem scheiß Flyer gesessen für eine Party und konnte eine Sendung nicht hören. Es tut mir voll leid. Oh, scheiße. Hier noch eine Bemerkung? Oh, das war heute eine spitze Sendung. Ja, ich bin gerade am Turmhotel in Schwedt. Schön. Ja, ne? Ja, gut. Na, das ist eine Ansage. Hallo? Ja, hier noch ein letzter Satz? Nee, ne, dann war das Turmhotel in Schwedt, war jetzt das letzte depressive Statement, was in dieser Sendung hier zu vernehmen war. Ich verabschiede mich, wir hören uns nächste Woche wieder. Da findet dann endgültig die Verlosung der 1000 Euro statt. Wer noch dran teilnehmen will, an kuttner@kuttner.de irgendeine E-Mail, oben ihr Gewinnspiel drin schreiben oder den Brief oder Postkarte an Kuttner, Fritz, Postfach 909000 in 14439 Potsdam. Tschüss, bis nächste Woche. But now time runs away and I must hurry to say farewell to all of you. I want to thank you for listening to me and if I may hope that I have brought to you any entertainment or joy, it will make me very happy. Good night. Bin ich

gleich 1:04 Uhr. Nightflight. Und zwar wir am Mittwochmorgen mit Frauke Niemeyer. Eitel Freude und ein bisschen Aufregung auch im Nightflight heute. Wir haben nämlich Besuch. Jürgen von Jessanova ist da und verwöhnt uns eine Stunde lang mit Lieblingsmusik und ein bisschen Plauderei rund so um das Produzenten-, Komponisten-, Musiker-, DJ-Dasein in Berlin. Und natürlich erleben wir auch die neue Jessanova-Platte mit Namen Mixing. Jetzt aber erstmal eine alte, ungeschlagene Nummer, nämlich No Use von Jessanova.